Blum, das ist tragisch, argumentiert nun Hecker und Struve gegenüber, wie diese Fickler gegenüber argumentiert haben. Den ganzen März über haben sie es getan. Blum wird seinen demokratischen Weg heldenhaft verfolgen, aber kein halbes Jahr später wird er zum Gewehr greifen und sich in den heißen Kampf für die Demokratie werfen müssen und in einer standrechtlichen Exekution von Gewehrkugeln zerfetzt werden. Für Hecker und Struve ist es ein Debakel. Nicht alles, aber fast alles. Persönlich, aber vor allem in der Sache. Wenn Sie an die zehntausenden Rufe der Badener denken, Ihre Versprechungen an die hungernden Menschen, aber auch an Ihre eigenen Konfessionen und die Geschichte der letzten 5 Wochen. Statt sich permanent zu erklären, eine provisorische Regierung einzusetzen, das Staatsschiff zu leiten, bis der Volkswille eine Nationalversammlung in regelmäßigen Wahlen beschickt haben würde, entgeistert sich Hecker, von der Republik gar nicht zu sprechen, überantwortete man die Revolution an die Monarchie. Man gab dieser Zeit, sich zu erholen, sich zusammenzunehmen, ihre Heeresmacht zu reorganisieren. Politisch sei das Geschehen für die oppositionelle Bewegung Selbstmord. Man war auf die Bahn der Revolution getreten und hatte nun nicht den Mut der Revolution, nicht den Mut, in Stunden der Gefahr und Zerrüttung zur Entscheidung zu schreiten. Die Lehre der Geschichte sei unbarmherzig. Dass, wer die Bahn der Revolution betritt und zögert, unterhandelt, statt sie zu vollenden, der Reaktion die wichtigsten Dienste leistet. Dieses Wissen aber sei spurlos an jener revolutionären Versammlung, die sich bemühte, konservativ zu sein, vorübergegangen. Hecker ist regelrecht empört. Und Amalie Struve? An Fackelzügen, Nachtmusiken und Illuminationen fehlte es nicht in Frankfurt. Nur in der Paulskirche fehlten die Illuminationen, lautet ihr düsteres Resümee. Sie sieht eine fatale Vertröstungstaktik am Werke. Noch bedrückender, Amalie weiß, dass auch sie, Hecker und Struve, die Menschen auf das Vorparlament vertröstet hatten, dass sie Fickler und seinem Votum nicht gefolgt waren. Ihr Mann, Gustav, beobachtet neuerliche Truppenbewegungen und Gesetze, die nur erlassen werden, um die Menschen zu narren. Mit neuen Redensarten und Namen sucht man das alte Spiel zu verdecken und zu beschönigen. Ist aus dem drohenden Bruch der Demokraten, jenseits der Frage größerer oder kleinerer persönlicher Sympathien füreinander, im Vorparlament ein anhaltender Bruch geworden? Nein. Aber eine Ausdifferenzierung in 2 Lager. Einer der demokratischen Protagonisten der späteren Nationalversammlung, Christian Schüler, formuliert es so: Da sie alle ausnahmslos die gleichen Grundsätze einen, seien die entschiedenen Demokraten nur ein Teil von uns und keine besondere Partei. Nur in deren Verfolgungen der Grundsätze würden sie mitunter weitergehen als wir. Hecker soll ganz am Ende des letzten Tages, an denen er ein heftiges Kratzen im Hals und dumpfe Gliederschmerzen spürt, seinen Freunden gesagt haben: Hier in Frankfurt ist nichts zu machen. Es gilt, in Baden loszuschlagen. Nur wie? Kapitel 8: Dämonenaustreibung. Der Einmarsch. Sie wollen die Anarchie, den Terrorismus, die brutale Tyrannei der Fäuste und wissen recht gut, dass es so weit nimmer kommen kann, wenn der erste Versuch in der Wurzel erstickt ist. Die Deutsche Zeitung. Die Anarchisten sind vernichtet, die Gesetzlichkeit hat gesiegt, eine heilsame, notwendige Krise ist vollendet. Die Deutsche Zeitung. Die alte Reaktion ist in die Grube gefahren, aber an deren Stelle ist eine neue Tyrannei getreten. Gustav Struve. Geheimsachen, auch in Baden. Am 28. März 1848, einen Tag nach Gagans Geheimniskammerrede in der nahen hessischen Residenzstadt Darmstadt, zwei Tage vor Beginn des Vorparlamentes, kommt in Karlsruhe die zweite Kammer zusammen. Anwesend sind über die Abgeordneten hinaus der Regierungschef Beck, der Staatsminister von Dusch sowie der Geheimkriegsrat Vogelmann. Zu Beginn der Sitzung mahnt der Präsident: »Es muss auch noch eine geheime Sitzung stattfinden.« Nun geht es Schlag auf Schlag. Was macht Hecker? Seit den beiden letzten Tagen des Vorparlaments beschäftigt die deutsche Welt eine Frage: Was macht Hecker? Sie wird in kleineren Grüppchen auf den Straßen diskutiert, in Bahnhöfen, in Café- und Wirtshäusern, in Oehlers Lesesaal. Wie verhalten sich die badischen Demokraten nach dem Frankfurter Debakel? Die Mannheimer Abendzeitung gibt die Antwort: Die entschiedenen Demokraten des vorberatenden Parlamentes, welche den Saal verlassen hatten, und die, welche sich nach ihrer Protesterklärung angeschlossen, haben noch vor dem Schluss der Verhandlungen einen Ausschuss von 15 Mitgliedern ernannt, welche sich das Zentralkomitee für die Wahlen zur konstituierenden Versammlung nennt. Noch während des Vorparlaments also, am 1. und 2. April, gründen die 79 Demokraten um Struve, Hecker, Zitz und den Mannheimer Buchhändler Hoff ein Wahlkampfkomitee. Zur Beförderung der Wahlbewegung in Deutschland zugunsten der eben bezeichneten politischen Richtung, wie die Zeitung hinzufügt. Sie gründen also eine Partei, die erste nationale demokratische Partei Deutschlands. Struve und Hecker haben Großes vor mit dieser Partei, motiviert durch die erheblichen Erfolge, die die Listen- und Parteienbildung bei den badischen Wahlkämpfen im letzten Jahr erringen konnte, so eben auch in Offenburg. So entsteht auch die erste nationale Wahlkampfzentrale der deutschen Geschichte, für den ersten Wahlkampf der deutschen Geschichte. Dieser Ausschuss hat in Frankfurt seinen ständigen Sitz genommen, berichtet die Zeitung noch. Länger als die meisten anderen verblieben wir in Frankfurt, schreibt Amalie Struve. Bis heute hält sich die, damals bewusst lancierte Mär, Struve und Hecker seien vom Parlament aus in die bewaffnete Erhebung gereist. Hecker und Struve bleiben aber trotz aller tiefen Frustration, aller Wut und auch trotz aller Erhebungserwägung ihrer bisherigen Linie erst einmal treu. Sie schlucken die Niederlage und steigen in großem Stile in den Wahlkampf ein, der nun begonnen hat. Das konstituierende Parlament soll schon in 4 Wochen zusammentreten. Mehr noch, sie gründen eine nationale Partei, die Demokratische Partei Deutschlands. Will man im ersten Parlament nicht abermals eine Minderheit sein, bei dem für sie äußerst ungünstigen indirekten Wahlrecht zumal, ist viel zu tun. Vor allem national gesehen, denn nirgends sind demokratische Sympathien im Volk vergleichbar verbreitet wie in Baden. Schon in den anderen Staaten des Südwesten sieht es anders aus, erst recht im Norden und Osten. Man holt sich bewusst Leute aus Hannover, Sachsen, Hamburg und so weiter ins Komitee. Auch die Wahl von Frankfurt als Parteisitz ist ein nationales Signal. Es gelte, in ganz Deutschland auf die Wahlen für die konstituierende Versammlung im Sinne der ausgedehnten Volksfreiheit einzuwirken. Praktisch sind es erst einmal vor allem Struve und andere, die in den Wahlkampf einsteigen. Heckers Hals- und Gliederschmerzen waren nur der Anfang. Er bekommt einen üblen Infekt und liegt nach der Rückkehr aus Frankfurt danieder, in Mannheim, in seinem Bett. Die Gründung der Demokratischen Partei Deutschlands. Wahlkampf. Umgehend wird ein nationales Wahlprogramm, ein Wahlmanifest, formuliert. Auch das ist eine deutsche Premiere. Das vielfach publizierte Wahlzirkular der Demokratischen Partei Deutschlands rückt Freiheit, die Sicherheit geordneter Zustände und die allgemeine Wohlfahrt ins Zentrum. All dies sei aber nur auf den Grundlagen einer demokratischen Verfassung zu erreichen. Auch die direkte Wähleransprache wird erprobt. Überzeugt, dass die im Manifest niedergelegten Grundsätze auch die ihren sind, ersuchen wir sie daher, in dem Kreise ihrer Tätigkeit nach Kräften danach zu wirken, fordern sie in Zeitungsanzeigen auf. Dabei setzen sie ganz auf die diskursive Kraft der Vernunft, Man solle bitte die entgegengesetzten Ansichten, welche gewiss in mannigfaltiger Form aufgestellt werden, widerlegen. Das ist es, was die Struves, auch als sie Frankfurt dann schließlich verlassen, beschäftigt: ein effektiver demokratischer Wahlkampf. Beide vorparlamentarischen demokratischen Lager, das von Blum und das von Hecker und Struve, machen sich also auf, nicht auf den Weg durch die Institutionen, denn die gibt es ja noch gar nicht, aber auf den Weg zu ihrer erstmaligen Herstellung. Beruhigen tun sich Hecker und Struve trotz des neuen Fokus innerlich keinesfalls. Reicht das alles? Sie sind sich unsicher, ihre Zweifel leben fort. Täglich langten nun Briefe, Adressen, Deputationen bei ihnen beiden an, berichtet Hecker von den Tagen nach dem Vorparlament, weil man überzeugt war, dass sie, Struve und er, nicht bloß zu reden, sondern auch zu handeln entschlossen seien. Man forderte sie auf, die Republik auszurufen und mit den Waffen in der Hand vorwärts zu rücken. Zudem stündlich mehrten sich die feierlichen Zusagen entschlossener Mitwirkung von Seiten der Bürger und Soldaten. Stündlich manifestiert sich der Volksunwille energischer und wurde erklärt, dass, wenn sie sich nicht an die Spitze stellen, das Volk für sich handeln werde, dass es nicht länger zurückzuhalten sei und hieraus leicht eine Zersplitterung entstehen und die ganze Sache dann scheitern könne. Hecker und Struve wissen, dass sie einen beachtlichen Teil der Unzufriedenen in Baden schon lange zurückgehalten haben und dass genau dadurch tatsächlich alles scheitern kann. Dennoch entscheiden sie sich anders. Dennoch wünschten die Führer des Volkes, formuliert Struve es noch im Nachhinein, das gemeinsam angestrebte Ziel womöglich auf friedlichem Weg zu erreichen. Obgleich sie bei den Verhandlungen des Vorparlamentes, wie bei denjenigen der Volksversammlungen, namentlich in Offenburg 1847 und Heidelberg 5. März 1848, von den alten Kammerautoritäten vollständig im Stich gelassen, ja zum Teil geradezu verraten worden waren, so gaben sie doch den Glaube an sie nicht gänzlich auf, hofften vielmehr noch immer, die alten Volksmänner würden zu ihrer Fahne zurückkehren oder doch der Sache des Volkes nicht bleibend feindlich entgegentreten. Die Kommunisten kommen. Dieses Mal wirklich. Anfang April. Paris, 1. April. Auch die kommunistischen Deutschen verlassen jetzt Paris, weiß die Mannheimer Abendzeitung am 6. April zu berichten. Es ist ein freundlicher Bericht. Reisende, die das Heil der Welt in ihrer Brust tragen. Was man auch erfährt? Als Speditiv schicken sie folgendes Aktenstück voraus: Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland. Was die Zeitung auch berichtet, die Kommunisten ziehen jedoch nicht wie die deutschen Demokraten brüderlich und gesellig in geschlossenen Reihen, sondern jeder auf seine Faust, vereinzelt und nach verschiedenen Punkten. Was der Schreiber nicht wissen kann, von auf eigene Faust kann keine Rede sein. Die frühen Anhänger von Karl Marx und Friedrich Engels sollen an verschiedenen Orten systematisch bei den Proletariern agitieren, gemäß eines strengen Plans der beiden strategischen Großmeister. Meister sind sie auch in der Inszenierung ihrer Größe und Bedeutung. Wenn es hochkommt, sind es nur 100, die kommen. Marx selbst trifft am 10. April bei stahlblauem Himmel mit der Eisenbahn am Kölner Hauptbahnhof ein. Er ist erschöpft von den irren Strapazen der letzten Zeit, zugleich aufgepeitscht, voller Tatkraft und grimmig. Er kommt, um weiter an seinen weltumstürzenden Gedanken zu arbeiten, aber vor allem, um an der Revolution zu arbeiten. Er will kämpfen, für ihren Erfolg kämpfen. Die Wohnung, die er für sich und seine Familie in Köln findet, ist bescheiden. Dafür liegt sie praktisch, Cäcilienstraße 7, unweit des späteren Redaktionsgebäudes in der St. Agatha-Straße, Nummer 12, später Unterhutmacher 17. Die Familie kommt erst im Juni nach. Jenny begibt sich mit den Kindern von Paris aus erst einmal nach Trier zu ihrer Mutter. Sofort dagegen ist Engels bei Marx in Köln. Er bringt die Zentrale des von den beiden geführten Bundes der Kommunisten mit an den Rhein. Anfang Januar wurde sie von London für kurze Zeit ins belgische Brüssel verlegt, im Anschluss an die Februarrevolution nach Paris, jetzt nach Köln. Marx wird über ein Jahr in der Domstadt bleiben, nicht allzu weit von seiner Geburtsstadt Trier entfernt. Anfang April bringen sich die politischen Lager neu in Stellung, auch Marx und Engels. Diese kommen spät, darf man nicht vergessen. Zu spät zumindest für die avancierte demokratische Bewegung, für Hecker, Struve, Fickler. Aber das sind Demokraten, ihr Interesse ist ein anderes. Eine ganze Reihe deutscher Zeitungen, mindestens 12, drucken die 17 Forderungen des kommunistischen Katalogs ab, auch Julius Zeitungshalle in Berlin. So werden die kommunistischen Thesen ein erstes Mal einem etwas breiteren deutschen Publikum im Originalton bekannt. Die Demokraten werden es sehr bald zu spüren bekommen. Ganz bewusst sind sie im Duktus der Zeit formuliert, aller gerechte Forderungen des Volkes. Das Motto der Forderungen stammt aus ihrem Februarprogramm, dem Manifest. Proletarier aller Länder, vereint euch! Marx und Engels haben ihre Forderungen in den Tagen verfasst, in denen Struve und Hecker von Volksversammlung zu Volksversammlung zogen und die demokratische Bundesrepublik jedes Mal aufs Neue nicht ausriefen. In dem kompakten Katalog werden die kommunistischen Ideen aller bisherigen Schriften und auch des Manifests auf die konkrete historische Situation heruntergebrochen und als einzelne politische Maßnahmen präsentiert. Die Bewegung soll ins Rollen gebracht werden, was zwingend bedeutet Strategie und Taktik. Denn von alleine geht es eben trotz aller fest behaupteten naturhaften Gesetzhaftigkeit der geschichtlichen Entwicklung dann doch nicht. Ein spezielles kommunistisches 48er Aktionsprogramm für das Deutschland der Zeit, für seinen spezifischen Entwicklungsstand. Und hier ist dann tatsächlich alles zu finden, was die Fürsten und Konstitutionellen den Demokraten unterschieben, alles, was die Bürger tatsächlich zu Tode erschreckt. Zum Beispiel, alle Landgüter, Bergwerke, Gruben und so weiter werden in Staatseigentum umgewandelt, enteignet. Alle privaten Banken werden abgeschafft und eine einzige Staatsbank geschaffen, die zudem vom Staat festgesetzte Kurse besitzt. Der Staat egalisiert außerdem sämtliche Löhne, die er zahlt. Es wird lediglich nach Familiengröße unterschieden. Das Erbrecht wird stark limitiert, private Privilegien beschnitten. Der nächste Schritt, den das Manifest schon ankündigt, soll die vollständige Abschaffung des Erbens sein. Alles wird hier offen und ehrlich ausgesprochen, nichts wird hinter dem Berg gehalten. In Hinsicht auf politische Transparenz halten sie es wie die Demokraten. Das Ziel? Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, das heißt, des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren. An eine Forderung hätten die Demokraten selbst denken sollen. Die Volksvertreter werden besoldet, damit auch der Arbeiter im Parlament des deutschen Volkes sitzen könne. Wenn das nicht der Fall ist, können es sich ausschließlich besser gestellte Bürger leisten, im Parlament zu sitzen, eine massive Benachteiligung, zu der es tatsächlich kommt und die demokratische Klein- und Kleinstbürger genauso trifft. Einige können sich das Dasein als Parlamentarier gar nicht leisten. Viele der Demokraten, die es dennoch schaffen, gewählt zu werden, wohnen in Frankfurt dann in WGs und müssen sich Anzüge leihen. Und zu den Arbeitern, tatsächlich wird bloß ein einziger im Parlament sitzen. Was Marx und Engels in Köln noch tun, sie treiben das Projekt der Neuen Rheinischen Zeitung voran. Es soll ihre Hauptwaffe sein, eine publikumsstarke Zeitung. Es geht ihnen um konkrete Interventionen, die 48-49 an analytischer Brillanz ihresgleichen suchen. Eine weitere Aktivität ist der Aufbau eines ersten kommunistischen Arbeitervereins. Ihr Ziel? Drei Revolutionen, sogar drei notwendige. Erstens die Wirtschaftsliberale der Großbürger gegen den Absolutismus, zweitens die kleinbürgerlich-demokratische und drittens ihre eigene, die kommunistisch-proletarische. Revolution Nummer 1 und 2 kämpfen gerade miteinander. Marx und Engels sinnieren, wie sie sich fördernd einklinken sollen, im Sinne ihrer Sache. Müssen die Revolutionen schön ordentlich nacheinander folgen, einer Art natürlichen Entwicklung unterworfen, oder kann man eine, gar zwei überspringen? alle in einer Revolution erledigen. Die Arbeiter organisieren sich. Anfang April. Auf der hübschen Einladungskarte ist ein kleines Männchen, ein Arbeiter mit blauem Kittel, roter Hose, roter Schirmmütze und roter Fahne zu sehen. Eher niedlich als kämpferisch schreitet es daher. Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit ist zu lesen. Ein proletarisch-revolutionäres Worttriptychon. Eingeladen wird, ein bemerkenswertes historisches Datum, zur feierlichen Gründung einer der ersten deutschen Arbeitervereine am 11. April. Als Ort hat man das Simon in der Mühlengasse ausgewählt, eine zünftige Bierwirtschaft. Offensichtlich eine zündende Idee, der Zustrom ist immens. Zur Gründung kommen 300 Arbeiter und Handwerker. Dann, auf einmal, sind es innerhalb von Wochen mit einem Male 7.000, 8.000 Mitglieder aus dem Stand. Die bei weitem größte Arbeitervereinigung Deutschlands der Epoche. Alles andere als ein kommunistischer Zusammenschluss, auch wenn Mitglieder des Bundes der Kommunisten dabei sind. Zwei schon bekannte Männer prägen ihn und eine schon bekannte Frau. Die Männer, der Armenarzt Andreas Gottschalk, der auf der unartigen Kölner Weiberfastnachtsdemonstration die demokratisch-soziale Petition übergeben hatte. Auf ihn geht die Idee des Vereins zurück. Er wird am heutigen Gründungsabend ihr Präsident. Als erster Sekretär firmiert Mathilde Annekes Mann Fritz, der am 3. März mit Mathilde dabei war und dafür, wie Gottschalk, erstmal ins Gefängnis kam, aber seit der Berliner Revolution wieder auf freiem Fuß ist. Mathilde, die Frau im Bunde, hat zwar keine offizielle Funktion, wie überall, ist dennoch die entscheidende Figur. Sie überzeugt, gewinnt die Menschen, treibt unermüdlich alles an. Schon am 21. April erscheint die stolze Zeitung des Arbeitervereins zu Köln. Hier werden die Interessen der Arbeiter formuliert, auch von Arbeitern selbst. Partizipation an betrieblichen Entscheidungsprozessen, Einrichtung von Schiedsgerichten zur paritätischen Mitbestimmung, soziale Absicherung, Arbeitsschutzgesetze, diverse Maßnahmen zur konkreten Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter. Mit dem Vorparlament und seinen Beschlüssen ist man hier todunglücklich. Auch mit dem Wahlmodus, der für die Arbeiter heißt, über das Wahlmännersystem wird es ganz sicher keiner von ihnen ins Parlament schaffen. Der Verein, er ist nicht der Einzige, beschließt wütend den Boykott der Wahlen, mit einer Protestation verbunden, einer Note, die in ganz Deutschland für Furore sorgt. Der preußische Boykottversuch. Oder der neue Mut der Monarchen. Berlin, 2. bis 10. April. Die Reaktion sei schon da, arbeite schon. So war es für jeden, der die Zustände mit klaren Augen ansehen wollte. Es zu leugnen sei Wahnsinn, konstatiert der demokratische preußische Richter Jodokus Temme schon bald nach dem 18. März und der inszenierten freiheitlichen und nationalen Läuterung des Königs. Temme führt ein Journal über die beiden Sturmjahre. Was er meint, zeigt am besten der 2. April, der letzte Tag des Vorparlaments. Im Berliner Stadtschloss eröffnete der 2. Vereinigte Landtag Preußens. Die Ständekammer kommt erst das 2. Mal zusammen, dieses Mal öffentlich. Aber statt, wie von der Opposition gefordert, dort für Reformen zu sorgen, nutzen König und Regierung ihn zu deren Verhinderung. Sie wollen diese, nicht gewählte Ständeversammlung, zur offiziellen Institution des Volkes machen, anstelle der verlangten, durch freie, allgemeine Wahlen bestimmten preußischen Nationalversammlung. Damit nicht genug. Der Vereinigte Landtag soll die preußischen Volksvertreter für das Parlament bestimmen, in völliger Ignoranz der Beschlüsse des Vorparlamentes. Keine Wahlen für Preußen. Das geht sogar der konstitutionellen Deutschen Zeitung zu weit. Aufs Neue gefährdet die preußische Monarchie mit ihren neo-absolutistischen Aktionen den preußischen Masterplan. Die preußische Regierung hatte bekanntlich dem Landtag eine Position vorgelegt, wonach die Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung von den dermaligen Ständen vorgenommen werden soll. Dabei sei, die Konstitutionellen beziehen sich plötzlich gar auf die Revolution, der einberufene Landtag durch die Revolution für ungültig erklärt worden. Jetzt trat ziemlich klar hervor, analysiert der Chefredakteur Gervinus, weshalb der alte Landtag einberufen worden ist. Nicht, damit er sein Todesurteil unterschreibe, nein, er sollte vielmehr über die Revolution das Todesurteil aussprechen. Und in der Tat hat er dies getan. Was auch dazu führe, dass neuer Verdacht gegen das neue Ministerium aufkomme. Auch die Mannheimer Abendzeitung läuft Sturm. Das deutsche Parlament und die Täuschung des Volkes, titelt sie. Von Preußen her vernehmen wir, dass Friedrich Wilhelm mit der Hinterhand und in Gemeinschaft mit seinem neuen geldaristokratischen Ministerium mit dem alten Eifer an der Volksbedrückung arbeitet. Er hat die Frechheit gehabt, durch die Fürsten, Grafen, Ritter und Geldaristokraten seines mittelalterlichen Vereinigten Landtages die Volksvertreter für das Maiparlament wählen lassen zu wollen. Was man auch erfährt? Er stützte sich dabei auf die Vereinbarung mit anderen deutschen Staaten, das heißt auf die fürstlichen Reaktionsgenossen. Ein frontaler Boykottversuch. Regierung und König bekommen es nun ein wenig mit der Angst zu tun. Der Groll des Volkes, vor allem seiner unteren Schichten, mit denen der König und sein Militär gerade unliebsame Erfahrungen gemacht hatten, lassen sie schließlich Abstand nehmen. Aber erneut ist klar, wo die Monarchie in Wirklichkeit steht und was der König politisch für wieder durchsetzbar gehalten hatte. Die Zeitung hatte ohnehin an keine Sinnesänderung des Königs geglaubt, alles bloß Machiavellismus. Der König, der Fuchs. Was der Fuchs völlig unbeeindruckt fortsetzt, ist die militärische Reaktion. Überall in der Stadt, weiß die Zeitung, sei die Zurückberufung des noch bloß dem Könige vereidigten Militärs festzustellen, schreibt die Zeitung. Verdächtig, befindet sie. Mitte April sind es schon wieder 6000 Soldaten für den Sieg über die bewaffnete Revolution, wie der König einem Berater anvertraut. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Zuerst ist es ein leises, ein gesummtes Lied, bald wird es per Flugblatt verteilt. Es wird auf die Melodie von »Mein Herr Maler, will er wohl« gesungen, eine gemütliche Volksweise über einen Künstler, der eine reiche Bauernfamilie malen soll. Immer lauter wird das Summen, wächst sich zum donnernden Gassenhauer aus. Also hausen durch das Land die unsaubern Geister, bis das Kreuz mit fester Hand drüber schlägt der Meister. Bei dem ersten Trommelklang fahren sie davon mit Stank. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Ein 50-jähriger preußischer Generalmajor, Karl Gustav Julius von Griesheim, der als junger Mann im Juli 1815 selbst mit in Paris einmarschiert war, nimmt den Slogan und macht daraus ein anonym veröffentlichtes Pamphlet. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Der Preußenkönig selbst wird mit diesem Refrain bald einen Brief an Ernst Moritz Arndt beschließen. Jedoch zum Abschied die Wahrheit, schreibt er. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Generalmajor Griesheim studierte übrigens unter anderem bei Humboldt und Hegel. Seine peniblen Notizen der hegelschen Vorlesungen sind bis heute eine Grundlage für deren Edition. Dann verfasst der Generalmajor ein einflussreiches militärisches Handbuch, das ihn an der berühmten Allgemeinen Kriegsschule dozieren lässt. Was ihn später wiederum schnurstracks ins Kriegsministerium bringt, wo er als Chefdenker der preußischen Militärpartei die wechselnden Kriegsminister dirigiert und Propagandaarbeit unterrichtet, unter anderem mit der Flugschrift »Die deutsche Zentralgewalt und die preußische Armee«, in der er wie Bismarck und der Kronprinz den Kurs des Königs in den Märztagen als läppisch geißelt und die schwarz-rot-goldene Kokarde als »eine der preußischen Armee wider ihren Willen aufgezwungenen Ehre« verteufelt. So martialisch sich der Slogan ausnimmt, wider seine Absicht dokumentiert er die Stärke der Demokratie. Die Ideen der Freiheit, konzediert der Satz nämlich, sind zu mächtig, um ihnen anders begegnen zu können als mit Bajonetten. Nur Gewalt hilft, kein Argument. Und wie helfen sich die Demokraten? Herausgegeben von Struve, Fröbel, Hecker, Herweg, Annecke, Jacobi, Blum, Ruge, Willig, Simon und anderen bewährten und entschiedenen Demokraten. Das übertrifft publizistisch alles Dagewesene. Bei Heinrich Hoff in Mannheim erscheint vom 1. April dieses Jahres an täglich die Deutsche Volkszeitung, liest man Ende März als Anzeige in zahlreichen deutschen Blättern. Ein Who is Who der kritischen demokratischen Intelligenz, vor allem das gesamte Spektrum, alle Gruppierungen. Viele baldige Paulskirchenabgeordnete. Zusammengebracht für die Aufgabe aller Aufgaben, die sich nun nach dem deprimierenden Vorparlament nicht mehr als Sprint, sondern eher als Marathonlauf darstellt. Die Herstellung einer demokratischen Bundesrepublik. Ein großes Beginnen. Fröbel, Herwegs Verleger und Freund, ist der Chefredakteur. Heinrich Georg Hoff, der Verleger, der berühmte Mannheimer Verlagsbuchhändler, der jetzt auch zum Komitee der Demokratischen Partei gehört. Anfang April startet noch ein zweites publizistisches Großprojekt, die Reform. Ein Stück philosophischer angelegt, dabei ebenso konsequent demokratisch. Die Mission, eine tiefgehende intellektuelle Durchdringung der Gegenwart. Initiiert von einem alten Bekannten, Arnold Ruge. Ruge bezieht sich mit dem Namen auf einen demokratischen Mythos, auf die französische, 1843 gegründete Zeitung La Réforme. Tatsächlich wird die deutsche Reform die bedeutendste publizistische Plattform der Demokraten werden. Auch Herweg ist dabei, allein er wird 13 Essays beisteuern. Ruge sieht seit Ausbruch der Revolution zwar viel revolutionären Enthusiasmus, aber zu wenig Reflexion, Selbstreflexion, zu wenig Kritik, Selbstkritik. Er beobachtet Begriffsverwirrungen der ärgsten Art, ein theoretisches Chaos, und hält den Mangel an intellektuellem Diskurs für schädlich. Ruge gewinnt auch Feuerbach als Autor für die Reform. Die Demokraten hätten am liebsten, dass der weltberühmte Philosoph, wie Ruge selbst, ins erste Parlament einziehen würde, als ordentlicher Abgeordneter, nicht bloß als Zuschauer auf der Bühne wie beim Vorparlament. Edler Denker, umwerben sie ihn mit einem offenen Brief im pathetischen Ton in der Mannheimer Abendzeitung. Die Stunde deiner Wirksamkeit hat geschlagen. Die Morgenröte der Wahrheit beginnt mit ihrem Lichte ein frei werdendes Volk zu erleuchten. Edler Mann, der seltensten einer, in denen der Geist der neuen Zeit zu tagen begann, du darfst nicht fehlen bei dem Aufbau, der der Welt und namentlich unserem lang geknechteten Volk nun zum Wohle errichtet werden soll. Feuerbach wird dem Rufe nicht folgen und dennoch 48/49 weiterhin höchst engagiert dabei sein, schon bei dem baldigen deutschlandweiten großen nationalen Kongress der Demokraten in Frankfurt. Die beabsichtigte Volksabstimmung über die Republik. Aber Wahlkampf machen, Programme schreiben, publizieren etc. genügen Struve und Hecker nicht. Nicht für Baden, wo ein beträchtlicher Teil des Volks besonders unglücklich ist über den Ausgang des Vorparlamentes, mehr verlangt hat und es immer noch und immer lauter tut. Sie wollen die Republik und das nicht in ferner, vager Zukunft. Hecker liegt mit Fieber danieder, Struve und Fickler führen intensive Gespräche. Sie kommen auf das Projekt zurück, das sie vor den großen Volksversammlungen an vielen Orten des Landes begonnen hatten, wenn auch nur lose. Eine friedliche Abstimmung über die Frage der Republik. Keine Erhebung, sondern eine echte Volksabstimmung, ein Akt direkter Demokratie, konkret. Wollt ihr eine badische Demokratie, ja oder nein? Das ist die Idee. Vielleicht war sie schon in der zweiten Märzhälfte geboren worden. Als Hecker in Offenburg die Ausrufung der Republik abgelehnt hatte, Fickler sie befürwortet hatte und Struve hin und her gerissen gewesen war. Der Kern der Idee, systematisch organisierte Urversammlungen sämtlicher volljähriger Staatsbürger nach vorgängiger öffentlicher und mündlicher Verhandlung der Sache in allen badischen Gegenden. eine Urabstimmung über die Staatsform. Eine alles entscheidende Unternehmung also, die mehr als alles andere zeigt, was Struve und Hecker nach dem Vorparlament wollen. Falls die Entscheidung für die Republik ausfiele, würde Baden, so stellen Sie es sich vor, nach wie vor ein Glied der deutschen Länder bleiben. Aber natürlich würde man mit einer Republik in Baden für ganz Deutschland ein eindrucksvolles revolutionär-demokratisches Faktum schaffen. Man könnte so der konstitutionellen Majorität etwas entgegensetzen, demokratischen Druck erzeugen. In der Schweiz hatte es auch mit einzelnen Kantonen begonnen. Von diesen Gedanken geleitet, wandten sich Fickler und Struve, schreibt Struve, in den ersten Tagen des Aprilmonats, unmittelbar nach dem Schlusse des Vorparlaments, an den badischen Bundestagsgeordneten Welker. Einen ihrer härtesten Widersacher beim Vorparlament, ein Intimfeind dazu. Sie stellen das Projekt dar und forderten ihn auf, das Ganze auf den Weg zu bringen, zu veranlassen. Warum sie sich an Welker wenden, ist unklar. Weil Struve noch in Frankfurt ist? Jedenfalls soll es eben ganz offiziell sein, kein Handstreich werden. Damit sie nicht abermals hingehalten werden, versehen sie die Idee Welker gegenüber mit einem Ultimatum: 8 Tage. Zudem halten sie expresses Verbes fest, dass kein Einfluss von außen genommen werden dürfe, dass auch kein Bewaffneter den badischen Boden betreten dürfe, bevor die friedliche Abstimmung über die Frage der Republik beendigt ist. Eine Anspielung auf die aus Paris Richtung Straßburg ausgezogene deutsche Legion. Struve und Fickler versichern, dass die badischen Demokraten sich dem Votum des Volkes beugen werden. Im Falle eines Plädoyers für die Demokratie, theoretisch gehören der großherzoglichen Dynastie die Vermögenswerte des Staates, werde eine friedliche Verständigung über die Vermögensverhältnisse der regierenden Familien leicht zu erzielen sein, also keine gewaltsame Enteignung, sondern versöhnliche Lösungen. Welker hört sich den Vorschlag an, er laviert, berät sich. Mit wem? In Frankfurt sitzen sie alle, alle wissen nun davon. Anschließend erklärt er, das Ganze müsse schriftlich als Antrag eingereicht werden, den er der badischen Regierung in Karlsruhe weiterleiten werde. Und das machen Struve und Fickler auch. Wieder ein bemerkenswerter Antragsvorgang in der deutschen Revolutionsgeschichte. Fickler reist zu Struve nach Frankfurt und gemeinsam übergeben sie Welker den Antrag, am 5. April. Welker nimmt ihn an, ist ganz ruhig. Der Tag, der alles verändert. 5. April. Und dann marschieren Truppen. Die Invasion beginnt. Aber keine französischen. Württembergisches, hessisches, bayerisches, nassauisches und badisches Militär. 2 deutsche Armeekorps, das 7. und 8. 30.000 bis 40.000 Mann. Weitere hessen-nassauische Truppen sind mobil gemacht worden, stehen bereit, Gewehr bei Fuß. Sogar österreichisches Militär ist beteiligt, insgesamt 7 Länder. Eine groß angelegte Operation. Das Ziel der Invasion? Baden. Die württembergischen Truppen des liberalen Märzministers Römer sind die ersten, die ihr Ziel erreichen. Donau-Eschingen im badischen Südosten. Es ist Mittwochabend, 2 Tage nach dem Ende des Vorparlamentes, der Tag, an dem Fickler und Struve Welker in Frankfurt den schriftlichen Antrag übergeben haben. Hecker liegt krank im Bett. Donau-Eschingen liegt weit entfernt von Straßburg, rund 150 Kilometer. Von der deutsch-französischen Staatsgrenze aus muss man, um hierher zu gelangen, einmal über den ganzen Schwarzwald. Aber die Stadt ist eine Demokratenhochburg, ein Unruheherd. Gagans Truppen ziehen auf dem Weg zum Sammelplatz des Bundeskorps in der Bundesfestung Rastatt durch Mannheim, das Zentrum der Renitenz, die demokratischste aller Städte, der Ort, wo alles begann, mitten durch die Innenstadt. Württemberger und Bayern rücken in den Seekreis ein, Ficklers Terrain, ebenfalls eine Bastion der Demokraten. Auch sie durchqueren auf ihren Märschen weitere demokratisch sympathisierende Orte und Gegenden, um Präsenz zu zeigen. Das ist sie, die geheime Sache Gagans und aller anderen südwestdeutschen liberal-konstitutionellen Märzregierung einschließlich der badischen Sache, für die er sich die Blankovollmacht besorgt hatte. Die Maßregeln, die in unserer Macht liegen, um das Vaterland zu verteidigen und auf die Opfer vorzubereiten, welche die Vaterlandsliebe gern bringen wird. Baden wird besetzt. Eine Okkupation des demokratischen Herzens Deutschlands, die insgesamt noch Jahre andauern wird. Eine akribisch und von langer Hand vorbereitete Operation. Dagan, Römer, der Badener Beck und die anderen Regierungschefs der Volksregierung, wie sie Martis Deutsche Zeitung nennt, sind seit über 2 Wochen dabei gewesen. Die ersten Überlegungen müssen aus den Tagen um die Offenburger Volksversammlung stammen, wo man die Ausrufung der Republik befürchtet hatte. Dann kamen die Nachrichten aus Wien und Berlin und der Aufwind der Demokraten in Baden. Ein erster Baustein, Bassermanns Law-and-Order-Antrag in der Badischen Kammer vom 23. März, der sich gegen die Störung der gesetzlichen Ordnung und frevelhafte Handlungen gegen Personen und Eigentum gewandt hatte. Ein weiterer Baustein, offizielle Sitzungen der Bundesversammlung, vor allem die vom 26. März, auf der die Mobilisierung von Truppen beschlossen wurde, geheime Gespräche in kleinen Kreisen mit Welker und Bassermann. Grund der Truppenmobilisierung laut Protokoll der Bundesversammlung? Die Gefahr eines Einfalls von aus Frankreich kommenden Vereinigten Deutschen und Polen in deutsche Landesteile und eines republikanischen Aufstandes im Landesinneren. Eine Sitzung, die einen Tag nach der durch Gerüchte der württembergischen Regierung ausgelösten Hysterie im Südwesten und einen Tage vor Gagans Darmstädter Kammerrede stattfand, in der er seine Geheimdienstinformationen über den Freischärlerzug der angeblichen 20.000, 30.000 Mann präsentierte. Im Geheimen haben sich dann vom 28. bis 31. März Militärvertreter aus Baden, Bayern, Württemberg und Hessen in Karlsruhe getroffen, vor und während des Vorparlamentes, als alle Welt auf Frankfurt konzentriert war. Zuletzt, erklärt der Regierungschef der Märzregierung Beck, hat die Bundesversammlung auf Veranlassung der badischen Regierung die Aufstellung der Truppen selbst angeordnet. Das heißt, alle Fürsten wussten Bescheid, keine Bedenken, im Gegenteil, Einvernehmen. Die polizeiliche und militärische deutsche Einheit, die seit 30 Jahren funktioniert, funktioniert auch jetzt. Dieses Mal allerdings nicht vom preußischen König, österreichischen Kaiser, von anderen Fürsten oder dem Militär initiiert, sondern von den Reformregierungen des Südwestens. Genauer, von der Ordnungspartei. Die Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen haben diesen Befehl vollzogen, weiß das Hofblatt der Konstitutionellen. Der offiziell verlautbarte Grund für die militärischen Aktivitäten ist die von den südwestlichen Märzregierungen behauptete räuberische Invasion aus dem Ausland, die einen europäischen Krieg auszulösen riskiert und beabsichtigt, die bestehende Ordnung über den Haufen zu werfen und eine neue Ordnung der Dinge zu installieren, die demokratische. Da das mit den französischen Truppen unhaltbar ist, muss es nun der Freischärlerzug der deutschen Legion sein. Baunstedt-Zug, der mit seinen 650 deutschen Exilanten mittlerweile in Straßburg angekommen ist. Die Regierungen kennen die triste Realität des Freischärlerzugs, der bis um den 22. April in Straßburg untätig und frustriert gestrandet ist, genauer nicht zuletzt durch die stetigen öffentlichen Verlautbarungen herwegs, aber die deutsche Bevölkerung weiß das nicht, und es wird Wochen dauern, ehe sie mehr weiß, auf jeden Fall ist dann alles längst vorbei. Der Subtext suggeriert, es gibt viel mehr, als man sehen kann, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Manche Politiker und vor allem die Militärs machen sich erst gar keine Mühe, das wahre Motiv der Besetzung zu verschleiern. Der badische Außenminister? Entsteht aber eine Winkelrepublik auch nur auf wenige Tage an dem äußersten Ende Deutschlands, bricht die Flamme an einem Punkte in die freie Luft heraus. Wer kann denn die moralische Wirkung auf die verängsten Gemüter berechnen? Dann schlage die Flamme überall hoch. Es gibt nur einen Weg. Jeder noch so kleine Brand müsse im Keim erstickt werden. Faktisch stellt die Okkupation Badens den Kern des konstitutionellen Wahlkampfes dar. Jetzt agieren auch sie gemäß der Direktive gegen Demokraten, helfen nur Soldaten. Der Bund, mittlerweile wesentlich in den Händen der konstitutionellen Liberalen, organisiert nicht nur in ihrem Auftrag die ersten deutschen Parlamentswahlen, sondern zur gleichen Zeit auch die Okkupation Badens. Es ist das Herz der konstitutionellen Strategie, und es erklärt auch, warum die Politiker, die den Bund zu dieser Invasion bewegen, Gagern, Römer, Welker, Bassermann, Marti, im Vorparlament derart nachdrücklich ihre Bundestreue demonstrieren. Sie benutzen die alte Institution, um die Demokraten zu besiegen. Römer, Gagern, Bassermann, Welker, Marti und ein paar andere Delegierte wussten schon während des Vorparlaments von dem, was kommen würde. Während sie gegen die Badischen und andere Demokraten den parlamentarischen Streit führten. Der erste Streich war deren Niederwerfung im Parlament. Nun folgt der nächste. Demokraten üben Widerstand. Donaueschingen, 6. April. Es ist eine bitterkalte, stürmische Nacht. Heftige Böen peitschen den Frost durch die engen Gassen der Stadt. Nachdem die württembergische Vorhut und die Quartiermeister der Besetzer in der Stadt eingetroffen waren, hatten sich die entsetzten Bürger umgehend versammelt und beraten. Einmütig haben sie entschieden, Widerstand zu leisten. Schon am nächsten Morgen wollen die Donaueschinger zu einer großen Versammlung zusammenkommen. Bewaffnet. Mehrere Mitglieder des Bezirksausschusses reiten noch in der Nacht des 5. April aus. Sie sollen es überall kundtun, in der Stadt, im Umland. Einer reitet gar bis in den Seekreis. Am Donnerstag um 10 Uhr läuft der Marktplatz, genannt Rübecker, schier über. Man trotzt der Kälte, indem man sich dicht zusammendrängt und gegenseitig wärmt. An die 10.000 sind es, die meisten in der Tat provisorisch bewaffnet. Die »heute da hier stattgehabte bewaffnete Volksversammlung«, beginnt es, »ist die Folge des Einmarsches württembergischer Truppen.« Auch Fickler ist aus dem Seekreis eingetroffen, er hält eine stürmische Rede. Jetzt gehe es um alles. Die deutschen Demokraten geben sich wehrhaft und stellen 8 Beschlüsse vom Volk gefasst auf, davon der wichtigste: Es soll durchaus kein fremdes Militär und ebenfalls keine deutschen Bundestruppen in Baden einrücken, widrigens dieses als eine Kriegserklärung gegen das Volk angesehen und man Gewalt entgegensetzen würde. Der Einmarsch ist die Kriegserklärung. Nicht der Widerstand dagegen, stellen die Donaueschinger klar. Nicht die bislang friedliche demokratische Bewegung erzeugt den Aufruhr, sondern die offiziell militärische. Donaueschingen begegnet einem grundsätzlichen, im Zweifelsfall existenziellen Problem von Demokraten und Demokratien. Die Feinde der Demokratie, gleich welcher Couleur, haben meist keine Probleme, skrupellos zu kämpfen. Jedes Mittel ist recht. Wohingegen die Demokraten sich schwer tun, ihre offenen Feinde zu bekämpfen. De facto läuft nämlich nicht bloß eine kriegerische, politische und militärische, sondern auch eine massive psychologisch-rhetorische Operation gegen sie. Martis und Bassermanns Zeitung zum Beispiel wird es nun Tag für Tag demonstrieren. Die konstitutionellen Verantwortlichen stellen die von ihnen ausgeübte massive Gewalt als begrüßenswerte, notwendige Maßnahmen dar, für die Bürger Ordnung und Gesetzlichkeit zu sichern. Nur der Widerstand dagegen ist Gewalt. Jakobinertum, Terrorismus. Der nächste Schritt des rhetorischen Kriegs? Allein demokratischer Überzeugung zu sein, bedeutet nun, Gewalt zu fordern, sie gewissermaßen auszuüben. Für die Donaueschinger aber gilt, die Kriegserklärung ist Gewalt, nicht der Widerstand dagegen. Aber man werde nicht zögern, als Verteidigung dann selbst Gewalt einzusetzen. Der demokratische Berliner Richter Judokus Temme, der bald im ersten preußischen Parlament als Abgeordneter sitzen wird, im nächsten Jahr dann auch als Nachrücker in der Paulskirche, sagt es zum selben Zeitpunkt so: Der schlimmste Feind des Rechts ist das Vorrecht, das eine Obrigkeit sich anmaßt, die, auf die Gewalt der Bajonette gestützt, zwar die Macht, aber keine Legitimation besitzt. Ein gewaltiger Satz. Unmündigen müssen Gesetze gegeben werden. Das mündige Volk gibt sich selbst Gesetze. Was die Donaueschinger auch tun, energisch fordern sie nicht bloß den Truppenabzug, sondern setzen auch ein Ultimatum. Innerhalb 3x24 Stunden. Auch andere Republikaner üben demokratische Wehrhaftigkeit. So lässt sich die Mannheimer Abendzeitung sogar beim Thema des noch in Paris weilenden Heerweg und seiner Exilantenschar nicht in die Defensive bringen. Wir aber erklären, dass es unser heißester Wunsch ist, die Deutschen in Frankreich, unsere Brüder, möchten so schnell als möglich ins Vaterland zurückkehren, um uns die Reaktion in ihrer Wurzel vernichten zu helfen. Die Reaktion hebt wieder frech ihr Haupt empor, sie wirft Soldaten auf Soldaten ins Land, sie will dem Volk mit eisernen Ringen den Hals zuschnüren. Wohlan denn! Wenn unsere deutschen Brüder über dem Rhein schon Waffen haben, sollen sie dieselben mitnehmen, um sogleich gerüstet in die Reihen der Bürgerwehr treten zu können. Wir fordern sie auf zu kommen. Wir wissen es, sie kommen als ehrliche Freunde, die nur tun, was das Volk will. Nur Volksverräter können dabei von Landesverrat sprechen. Die Delegitimation der Exilierten soll aufgehoben werden. Dabei sehen Hecker, Struve, Fickler und alle anderen maßgeblichen deutschen Demokraten das anders. Natürlich hätten die Exilanten alles Recht dazu, es sei nur politisch falsch, da die feindliche Propaganda es nutzen wird, die Deutschen aufzustacheln. Sie wissen, wie unpopulär ihre Sache, dank der vielen lügenhaften Zeitungsberichte hier geworden, dass die deutschen Arbeiter aus Paris überall als fremde Eindringlinge betrachtet werden, wird Emma und Georg von einem demokratischen Gefährten beschieden. Mehr als eine Fußnote: Am 6. April bringt die konstitutionelle Mehrheit des vom Parlament gewählten 50er-Ausschusses gegen die Mini-Minorität der dort vertretenen Demokraten eine Erklärung zu Baden durch. Dass nämlich ein in Anarchie versunkener Staat sehr leicht zur Beute werden könne. Krieg in der badischen Zweiten Kammer. Brentanos Sternstunde. Karlsruhe, 7. April. Was Hecker macht? Er steht angeblich an der Spitze von über 10.000 Bewaffneten. In Frankreich eingesammelt, kommen sie nun über den Rhein. Das melden Zeitungen seit 2 Tagen. Die Wirklichkeit sieht so aus. Hecker liegt immer noch fiebrig erkältet in seinem Mannheimer Bett bis zum Abend des 6. April. Nach 6 Wochen Revolutionsversuchen ist er mit den Kräften am Ende. Ich arbeitete bis morgens 3 Uhr, diktierte Briefe, Proklamationen und dergleichen. Wie denn überhaupt seit Wochen die Nachtruhe etwas Seltenes bei mir geworden, vielmehr durch Arbeiten für die Ständekammer und die darin zu vertretenen Volksrechte ersetzt worden war, weil am Tage Besuche, Petitionen und Deputationen sich in Karlsruhe unausgesetzt drängten und mir, so krank ich war, nicht Zeit ließen, krank zu sein. Am 7. April, 2 Tage nach dem Einmarsch, schleppt er sich dennoch zur Karlsruher Kammersitzung. Was wird Hecker zum Einmarsch sagen? Das wollen alle wissen. Korrespondenten aus ganz Deutschland lauern auf die Sitzungsergebnisse. Ab morgen wird das alles in den Zeitungen stehen, besonders in der Deutschen Zeitung und dem Mannheimer Abendblatt, den entscheidenden Publikationsorgan der beiden Hauptkontrahenten. Die konstitutionelle Kammermajorität feiert die Maßnahme, den offiziell erbetenen Einmarsch noch einmal öffentlich ab. Es sei die heilige Pflicht der Kammer, eine Erklärung über diesen Gegenstand abzugeben. Ähnlich läuft es auch in Hessen, Württemberg und Bayern, wo die zweiten Kammern ebenso entscheiden. So kann sich der preußische Gesandte am 17. April freuen: Die schwächlichen Lebenszeichen, welche die Regierung endlich gegeben, haben hingereicht, der Ordnung und dem Gesetz wieder Geltung zu verschaffen. Die badische Zweite Kammer ist ein halbrunder Raum mit einem gut 20 Meter hohen Gewölbe. 3 große Bogenfenster spenden Licht, die Volksvertreter auf langen Regierungsbänken, dazwischen ein kanzelartiges Rednerpult. Gegenüber kommen die nach oben gestaffelten Bänke der Deputierten und dahinter die Publikumsgalerien, bis auf den letzten Platz gefüllt und wie beim Vorparlament vorwiegend demokratisch gefärbt. Die Demokraten, so läuft es in Europa allenthalben seit 1789, sitzen links vom Podium. Aus ihrer Mitte erhebt sich Hecker, sichtlich angeschlagen, aber konzentriert. Es gilt gleich bei Sitzungsbeginn eine für den 16. April geplante allgemeine Judenverfolgung zu verhindern. Dann legt, so ist es abgesprochen, der Anwalt Brentano auf dem Podium los. Die verschiedenen Gründe, die man zur Rechtfertigung der Besetzung Badens anführe, sind die Gründe der Reaktion gegen die Freiheit von jeher gewesen. Sie können sie niedergelegt finden allen Entscheidungsgründen, welche vom Deutschen Bundestag seinen Beschlüssen beigefügt worden sind. Seit den Karlsberger Beschlüssen, im Wortlaut noch. Alles sei ein großer, geschickt eingefädelter Komplott. Die Öffentlichkeit müsse wissen, dass man das Manöver durchschaut habe. Seit Wochen schon habe die neue Regierung unter Vorwänden ständig die Truppen verstärkt, um dann im nächsten Schritt die Gespenster des Kommunismus heraufzubeschwören und vor einer Invasion zu warnen. Es sei ein Trupp deutscher Arbeiter in Frankreich, die bewaffnet in das Land eindringen wollten. Man wisse, dass alle diese Gerüchte falsch waren. Die 1500 Mann, die angeblich über den Rhein gesetzt haben sollen, auf 5 Personen reduziert. Die gefürchtete Kolonne des Heerweg? Die Wahrheit sei? Wir lesen in der Volkszeitung die Erklärung von Heerweg, dass es nicht wahr sei, dass man solche Zwecke verfolge, sondern dass die Deutschen in Paris sich nur dem deutschen Parlament zur Verfügung stellen wollten. So weit ist Heerweg mittlerweile gegangen. Nur dann werde man kommen, wenn das Parlament rufe. Zudem wisse jeder Informierte, was schon vor 3 Wochen im Moniteur, dem offiziellen Regierungsblatt Frankreichs, gestanden habe. Es erklärt die Regierung, dass sie keine feindseligen Demonstrationen machen werde. Sie erklärt, dass sich das ganze Gerücht darauf reduziere, dass Arbeiter an die badische Grenze ziehen wollen und auch Maueranschläge in Paris gemacht hätten mit der Bitte um Hilfe. Auf die jedoch auf keinen Fall eingegangen werde. Regierungschef Beck hat zur Sitzung als Beweis genau einen dieser Anschläge der Demokratischen Legion mitgebracht. Es scheint mir, dass der Herr Präsident des Ministeriums einen solchen Maueranschlag vor sich liegen hat, stellt Brentano fest. Beck? Nicht nur einen, sehr viele. Die Realität aber, so Brentano, nirgends droht eine Gefahr. Dennoch sehen wir, dass eine Masse nicht badischer Truppen durch unser Land zieht. Württemberger, Hessen, Kavallerie und Linie. Und die Artillerie ist marschfertig, um ebenfalls in unser Land einzurücken. Ebenso soll eine Truppenabteilung Österreicher in den Seekreis gelegt werden. Und Württemberger sind auch schon eingerückt. Die wahre und einzige Absicht, so Brentano, sei die Bekämpfung der Freiheitsbestrebungen im Lande selbst. Als hätte Brentano kein Wort gesagt, hebt der Regierungschef Beck zu einer langen Proklamation an, die im Kern auch nur wiederholt, was Gagan vor 2 Wochen gesagt hatte. Wir stehen an dem Punkte eines heillosen Unglücks, eine Revolution, die von außen unterstützt, im Land einen Erfolg zu haben glaubt. Meine Herren, im Augenblick der größten Gefahr darf man nicht zaghaft sein. Man muss alle mögliche Kraft entwickeln, um ein solches namenloses Unheil von unserem Lande abzuwenden. Beck hat keinerlei neue Beweise, also geht er in die Offensive, dreht den Spieß um. Die Sache ist nicht so leer, wie Brentano es darzustellen sucht. Hier sieht Beck einen Polen drohen, dort einen Schweizer sich rüsten und er zapft, als er nicht mehr weiter weiß, die Vaterlandsliebe an. Dem Eindringen der Fremden mit bewaffneter Macht entgegenzutreten, das, meine Herren, wird jeder, der sein Vaterland liebt und von den Verhältnissen, wie sie sind, Kenntnis hat, ohne Bedenken billigen. Alle Teilnehmer der Sitzung am 7. April wissen es, dass das Ganze erlogen ist. Beck gibt es später auch offen zu. In seinem Rechtfertigungsbuch erklärt er später, es sei bei der Operation darum gegangen, die auf den Umsturz der Staatsordnung gerichteten Verbrechen niederzuhalten. Da aber die gesetzliche Autorität in diesem Moment durch den demokratischen Aufwind fast überall gelähmt, in vielen Gegenden beinahe ganz wirkungslos gewesen, hätten nur Soldaten geholfen. Das Ende eines Politikers. Karlsruhe, 7. April. Wundert Hecker sich eigentlich noch darüber, in seiner fiebrigen Erschöpfung, was geredet wird? Jedenfalls versucht er weiter, auf das große Ganze zu blicken. Was verlangt das gärende Volk in Schlesien, in Preußen, in Baden? Verlangt es Soldaten? Nein, es braucht soziale und praktische Hilfe, so Hecker. Stattdessen würden mehr als 60.000 Mann gegen eine deutsche Demokratenlegion von vielleicht 500 Mann aufgeboten, während doch ohnehin kein vernünftiger Mensch dem Invasionsunsinn glauben würde. Ich sage Ihnen, kein Mensch glaubt es. Abgesehen von einigen wohlhabenden Leuten, denen man bange gemacht hat. Martis Antwort? Nein, nein, die Gefahr für Deutschland ist real. Er verweist auf geheime Nachrichten, einen Informantenbrief aus dem schweizerischen Biel, den er erhalten habe und dessen Authentizität mir niemand bezweifeln wird. Er jedenfalls setze ganz und gar auf den gesunden Sinn unseres Volkes für Gesetzlichkeit und Ordnung. Jetzt spricht Itzstein, dem es ebenso zu bunt wird. Der Einfall, an den ich nicht glaube, sei bloß interessiertes Gerücht. Wie zuletzt im Vorparlament stellt er sich zu den Demokraten. Heute Morgen, hat es geheißen, rücken die Arbeiter in unser Land ein. Niemand ist erschienen. Und? Ich halte die Besetzung der Grenze mit den Truppen des 8. Armeekorps für überflüssig. Überhaupt wolle er sich nicht durch Gerüchte bestimmen lassen. Er fühle sich im Gegenteil dazu verpflichtet, hier öffentlich auf die heftigste Missstimmung hinzuweisen, die es im Volk ob des Einmarsches gebe. Allein zur Sitzung sind rund 50 Delegierte mit Petitionen nach Karlsruhe gekommen. Doch Itzstein, Hecker und Brentano steht eine erdrückende Majorität von mehr als 50 Konstitutionellen entgegen. Wobei das Stimmungsmachen in der Kammersitzung heute eine neue Richtung nimmt. Schlussendlich, so Beck, seien es doch bloß Einzelne, die gerade so kühn hervortreten, die Republik wünschen und sie erobern wollen, durch Wahlkampf und Volksabstimmung etc. Und dass sie zu diesem Zweck mit bewaffneter Hand zusammenkommen und anderer noch herbeiführen, so dass ein terroristischer Zwang eine Masse ruhiger Bürger mit sich fortreißt. Nicht der Einmarsch, sondern diese einzelnen Terroristen seien der wahre Grund für die Missstimmung. Wie Marti sagt, der Staat müsse rigoros gegen diese einzelnen Störer und Aufhetzer vorgehen, dann sei alles wieder gut. Ficklers Name wird genannt. Der Regierungschef wendet sich an einer Stelle ebenso direkt an Brentano und Hecker. Er werde ihnen, dem Feind, mutig gegenübertreten und den Untergang, den er mir bringen will, abwenden. Noch zwei identifiziert. Da lässt sich Marti nicht lumpen. Er wirft Brentano und Hecker vor, Raub und Plünderung, Zwiespalt und Bürgerkrieg zu unterstützen. Morgen stehen diese und ähnliche Sätze in den badischen Zeitungen, gehen auf Deutschlandreise. Leute wie Hecker und Brentano würden Raub und Plünderung, Zwiespalt und Bürgerkrieg unterstützen, weil sie keine echten Vaterlandsfreunde sind. Bei der folgenden Abstimmung zur Besetzung Badens, 8 Ablehnungen aus dem demokratischen Lager stehen gegen ungefähr 50 Annahmen. Dieses zahlenmäßige Debakel ist aber nicht das Schlimmste. Viel schwerer wiegt, dass die Demokraten, bis vor 3 Tagen noch als politische Konkurrenten in der Opposition, jetzt regierungsoffiziell als Umstürzler gelten, als Gegner von Ordnung und Gesetzlichkeit. Mit der badischen Kammersitzung vom 7. April wird diese Sichtweise amtlich. Ein Coup der Ordnungspartei. Das Streiten für Demokratie ist fortan illegitim und illegal. Nach der Sitzung verlässt der ordentliche Abgeordnete Hecker das Karlsruher Ständehaus so rasch es geht. Er kann nicht mehr. Es war seine letzte Kammersitzung. Das Ende des Politikers Hecker. Die Sitzung nach der Sitzung. Jetzt wieder geheim. Karlsruhe, 7. April. Aber warum hindert man nicht? Warum tut man ihnen nicht, was Recht und Gesetz fordern? Marty ist außer sich, er tobt, stampft auf den Parkettboden. Marty hat sich mit Getreuen um Minister Beck zu einer geheimen Besprechung ins Präsidentenzimmer zurückgezogen. Immerhin, was Marty freut, behauptet der Kammerpräsident, über Beweise des Hochverrats zu verfügen, Pläne für einen Aufstand. Er holt einige Briefe und Dokumente hervor. Und warum zögere man, Maßnahmen gegen diese Leute zu ergreifen? Zornig wendet Marty sich ab und verlässt den Raum. Jetzt, nach der heutigen Kammersitzung, ist jede existierende demokratische Petition, jedes Flugblatt, jeder private Brief, in dem völlig offen heraus die Republik gefordert wird, Beweisstück eines Umsturzversuches. Die Demokraten werden prinzipiell kriminalisiert. Dennoch, die Dokumente, die der Kammerpräsident dabei hat, sind derartig fadenscheinig, dass sie nicht einmal die dazu von der Regierung gedrängte Justiz in einem später erfolgenden, aufsehenerregenden politischen Prozesse verwenden kann. Am Abend gerät Marty ein weiteres Mal in Wut. Er erfährt von einer großen Mannheimer Volksversammlung gegen den Truppeneinmarsch. Auch Fickler hat dort geredet und, wie alle anderen, zum Widerstand aufgerufen. Wütend greift Marty zur Feder, schreibt einen geharnischten Brief an den Mannheimer Gemeinderat. Warum er nicht eingeschritten sei. Er, selbst Mitglied des Gemeinderates, verlangt eine Sondersitzung für den nächsten Tag. Eine Sache beruhigt ihn. Es ist, weiß er, noch mehr im Busche als nur der Einmarsch. Militärmund tut Wahrheit kund. Bayern, lasst euch von diesen Wahnsinnigen nicht mit in den Abgrund ziehen, schärft der verantwortliche Generalleutnant den bayerischen Soldaten in Ficklers Seekreis ein. Die Wahnsinnigen seien Verräter am deutschen Vaterland, die frechweg behaupten, der Himmel sei in der von ihnen aufzurichtenden Republik zu finden. Ihre Mission hingegen sei deren Ausmerzung. Militärs sind von Natur aus keine Diplomaten und Politiker, dafür kennen sie die Ziele ihrer Einsätze umso präziser. Hier, beim von den liberalen Merz-Regierungen gegen Baden geschickten Militär, ist mit keinem Wort von einem Freischärlerzug aus dem Ausland die Rede. Das Feindbild der Bundessoldaten ist eindeutig, die das Gesetz und Recht missachteten Rebellen, mit denen sich verbiete zu verhandeln. Noch mit der Tötung republikanischer Rebellen, so die Militärs, sicherten sie die Verfassung und Freiheit des friedlichen Volkes, der deutschen Brüder. Der Oberkommandeur des 8. Armeekorps fasst es so: Sie, das Militär, seien gerufen worden als Verteidiger der verfassungsmäßigen Ordnung. Prinz Friedrich von Württemberg erklärt, man interveniere nur gegen etwaige Ruhestörungen im Inneren. Was die Oberen fürchten, Desertierung und vor allem Fraternisierung der eigenen Männer mit den Freisinnigen, sie beobachten sie jeden Tag. Deswegen hat man die badischen Truppen bei der Besetzung überall hinten marschieren lassen, die Gefahr ist zu groß. Prinz Karl von Bayern hat gar Angst vor dem Verlust der Einsatzfähigkeit, weil die Soldaten, die bei den Einheimischen einquartiert werden, bald vollständig eingebürgert sein würden, wenn es so weiterginge. Auch über anderes Missliches an dieser Mission beklagt er sich. Soldaten bedürfen eines sichtbaren Feindes, nicht eines Gespenstes. Breiter badischer Widerstand. Am 8. April treffen in Karlsruhe aufgebrachte Delegationen aus Mannheim, Heidelberg, Donaueschingen, Bruchtal, Emmendingen und Endingen ein. Sie ziehen zum Parlamentsgebäude und übergeben dem Abgeordneten Hecker, am Vormittag des 8. ist er immer noch in Karlsruhe, die scharfen Protestnoten ihrer jeweiligen Volksversammlungen. Der Widerstand ist groß in ganz Baden, auch wenn er sich erst nach und nach formiert. Alle Nachrichten, die nicht mit dem Zug die badische Rheinlinie entlang reisen, brauchen Zeit, vor allem bis in die entlegenen, bergigen Regionen des Landes. Dutzende Volksversammlungen an dutzenden Orten finden statt. Alle schließen sich mehr oder weniger den Donaueschinger Forderungen an, auch die Mannheimer. Die Versammlungen erklären den Verteidigungsfall, wenn sich die Truppen nicht zurückziehen. Unser Land füllt sich mit Truppen, informiert die Mannheimer Abendzeitung. Österreichische Soldaten ziehen nach Ulm und sollen nach Rastatt kommen. Allerorten, auch in den Nachbarländern Württemberg, Hessen und Bayern, finden außerordentliche Truppenbewegungen statt. Die Zeitung druckt die Forderungen der Mannheimer Versammlung ab, auch die fünfte. Das Volk soll augenblicklich bewaffnet und das stehende Heer mit der Bürgerwehr verschmolzen werden. Die Badener finden kreative Wege des Widerstands. So werden Truppen aus diesen oder jenen dringenden Gründen gezwungen, sich ständig umquartieren zu müssen, sodass sie fortwährend mit Umzug beschäftigt sind und nur bedingt einsatzfähig. Dennoch, die massive Militärmacht ängstigt die Menschen. An den Einstellungen der Badener ändert sie allerdings bisher betrüblich wenig, findet ein nassauischer Graf in einem Schreiben aus Offenburg an seinen Herzog. Der republikanische Geist wachse weiter, und zwar im höchsten Grade. Der bayerische Oberkommandeur äußert denselben Befund. Die Stimmung in der Bevölkerung sei unverändert pro-demokratisch. Seine Schlussfolgerung? Meinungen aber lassen sich durch Gewalt der Waffe nicht ändern und am allerwenigsten auf diese Art, wie bisher verfahren wurde. Das spüren auch Regierung und Großherzog. So wendet sich Großherzog Leopold, wahrer Herrscher Badens, an seine geliebten Badener, um auch ein Wort zur Militäroperation zu sagen, die nicht Einmarsch genannt werden darf. Nicht zur Unterdrückung der Freiheit, wie man euch glauben machen möchte, sondern zur Erhaltung und Verfassungsmäßigkeit der großartigen Entwicklung derselben für euch. Im Verein mit ganz Deutschland ist diese Maßregel ergriffen worden. Es gelte, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Deswegen der Bürgerkrieg. Schicksalsstunde der Revolution. Karlsruher Bahnhof, 8. April. Ab jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Fickler ist auf dem Weg zurück in seinen Seekreis. Dort will er den Widerstand organisieren. Gestern Abend hat er auf der Mannheimer Versammlung gesprochen. Die Struves bringen ihn in Mannheim am 8. April früh morgens zum Bahnhof. Zwei weitere demokratische Gefährten sind dabei. Jetzt schon bemerkt die kleine Gruppe ein hohes Polizeiaufgebot und hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Der Polizeikommissar und ein Polizeidiener, so erinnern die Struves, belauern sie. Vorerst geschieht aber nichts. Fickler muss über Karlsruhe. Nach relativ kurzer Fahrt trifft der Zug, gezogen von der stolz qualmenden Badenia-Lok, ein. Ficklers Zug Richtung Süden kommt direkt neben dem aus der Gegenrichtung zum Stehen. Es ist kurz nach 7. Ein Mann in Anzug eilt herbei. Er will in den Zug nach Norden, hat einen Termin in Mannheim. Marty. Er steigt ein, setzt sich in sein Abteil und blickt aus dem Fenster. Sieht ins Abteil des Zuges direkt nebenan, keinen Meter entfernt. Die beiden Männer verbindet eine lange Geschichte, zunächst als republikanische Gesinnungsgenossen. Marty verdankt Fickler viel, denn der hat sich dafür eingesetzt, dass der mittellose Nachwuchspolitiker damals zum Kammerdeputierten gewählt wurde. Und Fickler hat sogar noch Anfang März in den Seeblättern Martys fürstentreue Anwandlung in Schutz genommen. Mitte März sind sie gemeinsam zu einer Volksversammlung gefahren. Danach hat Fickler das klärende Gespräch zu Martys politischem Verhalten gesucht. »Auf dich haben wir gerechnet«, sagt Fickler. Martys kühle Antwort: »Nichts in meinem Leben hat euch ein Recht dazu gegeben.« Im Übrigen rät er Fickler, sich vorzusehen. Dies eine letzte Warnung, die er netterweise auch nur »in Erinnerung an alte Zeiten« ausspreche. Müsste es nicht bald weitergehen? Ficklers Zug steht immer noch, ebenso wie der Zug nach Norden, länger als fahrplanmäßig vorgesehen. Auf einmal stürmt jemand in sein Abteil. »Ich verhafte dich«, brüllt Marty. Er hatte Fickler gesehen und war sofort losgestürmt. Fickler: Du bist also Polizeidiener geworden, Marty? Ja. So gefährliche Menschen muss man verhaften. Dann lässt er Fickler aus dem Zug holen und einsperren. Herr Fickler, Redakteur der Seeblätter, ist heute früh nach 7 Uhr, nachdem er im Begriffe stand, mit dem Oberländer Bahnzug von hier abzufahren, ja, nachdem er schon im Wagen saß, von hiesiger Polizei arretiert worden. Der Abgeordnete Marty ist die Ursache seiner Arretierung. Augenzeugen erzählten mir, der Polizeikommissar habe keinen Verhaftsbefehl gehabt und sich deshalb geweigert, die Verhaftung vorzunehmen. Allein der Abgeordnete Marty habe auf seine Verantwortung hin den Befehl zur Arretierung gegeben. So die Mannheimer Abendzeitung am nächsten Tag. Kann ein Kammerdeputierter einfach einen anderen Politiker festnehmen lassen? Die Wahrheit sieht so aus. Ficklers Verhaftung war bereits beschlossene Sache. Seit Wochen laufen nicht nur geheime Beratungen zur militärischen Besetzung Badens, sondern auch zu den Fragen des Umgangs mit den hauptsächlichen Aufhetzern. Der badische Regierungschef Beck kommentiert es ganz offen. Fickler habe in seinen Seeblättern seit Anfang März die Verjagung der Fürsten gefordert und damit offene Gewalt gepredigt. Also sei er zu verhaften gewesen, so wie auch andere Demokraten. Damit wolle man, fährt Beck fort, die auf den Umsturz der Staatsordnung gerichteten Verbrechen so gering wie möglich halten. Die Anweisung zur Verhaftung liegt also vor, nur spuren die Schergen nicht. Sogar das Bezirksamt Achern, berichtet der Regierungschef, wagte trotz des vorliegenden Befehls während einer Volksversammlung am 2. April nicht, nach den Gesetzen einzuschreiten, sprich Fickler zu verhaften. Sogar das Hofgericht in Bruchsal war schon mit dem Fall befasst. Es gäbe Straßburger Mitteilungen über Ficklers Verbindungen mit den Zuzüglern, den Freischärlern. Seither aber habe die Behörde Fickler bedauerlicherweise nicht habhaft werden können, da er, wie in Konstanz, so auch an anderen Orten, wo er agitierte, durch die aufgeregten Massen geschützt war. Auch der Amtsvorstand in Konstanz verfasst einen Anti-Fickler-Bericht, der am 5. April der Staatsanwaltschaft vorliegt, also am Tag des Einmarsches. Aber noch immer gibt es keine Festsetzung. Der Bürgermeister von Konstanz hat der Regierungschef Beck erklärt, dass ein solcher Schritt das Signal zum Aufstand gewesen wäre, zu dessen Unterdrückung damals im Seekreise noch keine Macht vorhanden war. Marty, schreibt Beck, kannte, wie einige der anderen Konstitutionellen der Kammer, die Sachlage, namentlich von dem Verhältnisse Ficklers. Also veranlasste er seine Verhaftung. Nun versteht man, warum die örtliche Polizei am Ende froh ist, als Marty die Gunst der Stunde nutzt. Marty wird nicht belangt. Seit der Sitzung vor 2 Tagen sind Demokraten in Baden Illegale und Kriminelle. Für ihre Verhaftung wird man keinen ordentlichen Bürger vor Gericht bringen. Einen Sitz haben die Konstitutionellen damit im Wahlkampf um Majoritäten für die Paulskirche mit dem heutigen Tag bereits entschieden. Sogar der konstitutionelle Kandidat Höchst selbst. Fickler und Marty, 2 politische Schwergewichte ihrer Parteien, treten in Konstanz tatsächlich direkt gegeneinander an. Marty hätte bei Ficklers Popularität nicht den Hauch einer Chance gehabt. Fickler wird nun über 1 Jahr im Hochsicherheitsgefängnis von Rastatt in Kerkerhaft sitzen. Sein Prozess wird endlos verschleppt, das noch von Metternich instruierte Verfahren. Aus allen deutschen Ländern gehen bald Solidaritätsbekundungen für Fickler ein. Bei den Demokraten ist die Wut groß. Brentano übernimmt die Verteidigung, schon in den Tagen nach der Verhaftung, und macht in Zeitungsartikeln sämtliche Fickler vorgeworfenen Vergehen öffentlich. Alles soll ans Licht. Die Vorwürfe Hochverratsversuch und Pressvergehen sind derart grotesk, dass es am Ende einen Freispruch gibt, obwohl die Regierung die Justiz bedrängt. Fickler hatte deutliche Artikel gegen eine Beteiligung der Deutschen Legion veröffentlicht, die alle kannten. Brentano? Fickler warnte aber ausdrücklich vor dem Beizug fremder Elemente, wie zum Beispiel des polnischen oder gar des französischen, indem die Bewegung eine rein deutsche sei und eine rein deutsche bleiben müsse. Alles, was er, Fickler, wolle, sei, einen Ausspruch des Volkes hinsichtlich seiner Gesinnungen herbeizuführen. die Idee der Volksabstimmungen über die Frage Monarchie oder Republik. Das war ja sein Projekt Anfang April. Man meint, die Herren, Liberalen, hielten die ganze stürmische Bewegung des Jahrhunderts zu nichts gut, als um in Amt und Würde zu kommen, empörte sich die Mannheimer Abendzeitung schon früher. Für Marti zahlt sich seine Aktion und sein harsch antidemokratisch-national-autoritaristischer Kurs mehrfach aus. Er wird in die badische Merz-Regierung befördert und ihr bis Mai 49 angehören, als Minister ohne Geschäftsbereich, Universalminister gleichsam, mit großem diplomatischen Einfluss. Zudem wird er Mitglied des badischen Staatsrates und er zieht in die Frankfurter Nationalversammlung ein, wobei ihn die Konstitutionellen wohlweislich nicht mehr in Konstanz, sondern in Calw aufstellen. Martis Statement zu der Verhaftung vom 8. April wird vom Mannheimer Bürgermeister und Gemeinderat umgehend veröffentlicht. Gestern Vormittag im Ständehause und gestern Abend bei Herrn Präsidenten Mittermeier überzeugte ich mich, dass urkundliche Beweise vorliegen, welche dartun, dass Herr Fickler im Ausland Verbindungen mit Deutschen und Ausländern gepflogen hat, welche einen bewaffneten Einfall in Baden bezwecken. Diese Handlung ist Landesverrat. Jeder Bürger, welcher dazu zuverlässige Kenntnis erhält, hat die Pflicht, solchen Verbrechen entgegenzutreten. Und diese Pflicht habe ich erfüllt, indem ich Herrn Fickler verhaftete. Derselbe ist nun in den Händen der Gerichte und wird sich gegen die dort vorliegenden Anschuldigungen und Beweise, welcher ihn eines schweren Verbrechens bezichtigen, verantworten und verteidigen. Die Bürger von Mannheim, welche die Gesetzlichkeit als die unerlässliche Bedingung der Freiheit und der Wohlfahrt geachtet haben, werden aus dieser Erklärung entnehmen, dass ich nur eine Bürgerpflicht erfüllt habe, indem ich Bestrebungen entgegentrat, welche das Vaterland in großes Unglück zu führen drohten. Weitere Polizeiaktionen. Mannheim, 8. April. Die hiesige Polizei war heute wieder gehörig am Zug. Bald darauf, nachdem Fickler verhaftet war, wurde in einem Hause der amnestierte Artilleriekorporal Schwarz aus Mannheim wieder arretiert. Er war schon einmal von der Fürstenregierung verhaftet worden. Ficklers Verhaftung ist nicht die einzige polizeiliche Operation an diesem Tag, alles parallel zu den militärischen Operationen. 6 Gendarmen, 4 Polizeidiener, 2 Polizeikommissare an der Spitze drängten zu dem Zwecke in das Wirtshaus, in dem er sich befand. Auch ein Dr. Steinmetz wird am 8. in Mannheim verhaftet. Zudem wird der Turnverein Ziel einer Durchsuchungsaktion. Gleichzeitig wurden auch im hiesigen Turnvereine 13 Sensen, die als Waffen komplett hergerichtet sind, mit Beschlag belegt und auf das Polizeiamt gebracht. Brisant ist, dass Regierung und Polizei die Listen vom 19. März vorliegen, auf denen die in Offenburg gewählten Landesausschussleiter der Vaterlandsvereine verzeichnet sind, die führenden Republikaner des Landes. Was sich schnell herumspricht unter den Demokraten: Mitglieder der Delegation aus den verschiedenen badischen Städten, die zum Protest gegen den Einmarsch zum Karlsruher Ständehaus gekommen waren, haben dort nicht bloß von der Verhaftung Ficklers erfahren, sondern zudem Hinweise auf noch bevorstehende Verhaftungen einer Reihe entschieden freisinniger Volksmänner und Deputierter bekommen, wie die Mannheimer Abendzeitung erfährt. Damit können nur Hecker, Brentano, Struve, Hoff etc. gemeint sein. Es soll ihnen allen an den demokratischen Kragen gehen. Nach der Verhaftung. Der Sturm der Entrüstung. Die Verhaftung Ficklers durch den Abgeordneten Marti hat hier sofort die größte Aufregung und Entrüstung vorgebracht, berichtet die Mannheimer Zeitung. Hier meint Mannheim. Als Kain steht er vor dem Tribunal der Sittlichkeit und der Menschlichkeit, urteilt Hecker. Er ist empört. Fickler, Redakteur der Seeblätter, in welchen er unbarmherzig auf die bisherige Wirtschaft loshieb und die Republik verlangte, war der Mann des Volkes im Seekreise und auf dem Schwarzwalde. Die Verhaftung, Hecker weiß es zu gut, ist ein heftiger Schlag. zuerst das eingesetzte Militär, jetzt die Polizei und Geheimpolizei. Aber nicht nur in Mannheim, die Wut steigt überall in Baden noch einmal an. Insbesondere natürlich im Seekreis, wo zum Widerstand aufgerufen wird. Die alten Liberalen zeigen sich immer mehr in ihrer wahren Gestalt. Wir haben einen nach dem anderen abfallen, wir haben sehr gefeierte Volksmänner ganz und geniert zu gehorsamen Diener der Monarchie werden sehen. Karl Marti, einst als Größe des Liberalismus hoch geachtet, hat nun dem Polizeistaat besser Dienste geleistet als 10 öffentlich bezahlte Handlanger. Aber es gibt auch ganz andere Liberale, die Liberalen um Itzstein. Er und manche andere erklären öffentlich, dass die Vorwürfe gegen Fickler haltlos seien. Bassermann, der badische Vertrauensmann beim Bundesrat, geht sie grob an. Als sich vor dem Mannheimer Rathaus eine protestierende Menschenmenge einfindet, die rasch immer größer wird, reagiert das Militär umgehend. Der Generalmarsch erschallt sofort in den Straßen. Bald stehen 2000 Mann waffenstrotzend in den Straßen. Im O-Ton der Deutschen Zeitung: Und wenn man diese kräftigen Männer mit blanker Waffe vor sich sah, so konnte man nicht zweifeln, dass hier besondere Vaterlandsliebe den Sieg über blinde Wut davontragen werde. Ab dem Abend des 8. April ist also auch Mannheim besetzt. Ähnlich verhält es sich mit anderen Orten. Allerdings sind zu viele einzelne Operationen heikel für das Militär. Von militärischer Seite wurde aber eine Splitterung der Truppen bei dieser Lage der Dinge als unzulässig erachtet. Und, viel wichtiger noch, ohnehin waren die Verführungsversuche gegen das Militär, die vielfach zutage kamen und mehrere Exzesse hervorriefen, bei kleineren Abteilungen der Truppen weit gefährlicher als bei deren Vereinigung. In Freiburg zum Beispiel laufen Truppenteile über. Eine Insubordination einer bedeutenden Anzahl Soldaten, wie der Regierungschef zugeben muss, die er unverzüglich unterbindet. Viele Behörden in vielen Landesteilen verlangen die Hinsendung von Truppen, indem nur dann zu den gesetzlichen Verhaftungen und anderen nötigen Maßregeln geschritten werden könnte. Die Ordnungspartei trumpft auf. Die große Stunde der Deutschen Zeitung. 8. April. Abends, der letzte offiziell öffentliche Auftritt Heckers, kommt es zu einer weiteren Bürgerversammlung in der Mannheimer Lyzeumsaula. Martis und Bassermanns Deutsche Zeitung berichtet: Auf heute Abend 7.30 Uhr war eine Versammlung des Väterländischen Vereins angesagt. Voraussichtlich versuchte die in demselben stark vertretene Partei der Anarchisten das Äußerste, um ihre Pläne durchzusetzen. Buchhändler Hoff, eben haben Marti, Bassermann und Gefährten noch im Vorparlament mit ihm gestritten, habe versucht, in einem wütenden Vortrage die Monarchie zu vernichten und die Republik womöglich augenblicklich zu begründen. Der Terrorismus seiner Partei sollte seinen Worten Nachdruck verleihen. Auch Hecker versucht, aus der Versammlung zu reden, aber seine immer noch brüchig heisere Stimme erstirbt schon nach wenigen Worten. Er muss abbrechen, der Buchhändler übernimmt. Abermals erscheinen die ordnungsstiftenden Ritter. Diesmal scheiterte aber das freche Beginnen an der Festigkeit der versammelten Männer. Trotz der gezückten Dolche, die niemand gesehen hat außer der Deutschen Zeitung, wich niemand von der Stelle. Die Terroristen sahen ihren Plan vereitelt, und vergeblich suchte Hoff durch seine wahrhaft wutschnaubenden Vorträge die Versammlung zu gleichem Wahnsinn hinzureißen. Zu den tückischen Plänen der Terroristen gehöre unter anderem die Geschäftslähmung, das im Geschäftsleben nötige Vertrauen auf Sicherheit des Rechts, der Person und des Eigentums zu untergraben und derart Handel und Gewerbe ins Stocken zu bringen, Wirtschaft und Wohlstand zu zerstören. Sie wollen die Anarchie, den Terrorismus, die brutale Tyrannei der Fäuste. Das sei das wahre Programm der Demokraten. Sämtlich übel berüchtigte Individuen. Nicht die Besetzung Badens, nicht die Verhaftungen, sondern ihr Protest dagegen ist das Verbrechen. Die anarchistische Partei wird fortan Tag für Tag mit einem rhetorischen Krieg überzogen, auch die demokratischen Zeitungen. Es geht gar nicht anders. Für die Konstitutionellen steht zu viel auf dem Spiel. Es ist die heiße Phase des Wahlkampfs. Sieg der gesetzlichen Partei über die Anarchisten. Verhaftung Ficklers durch Marti, triumphiert das konstitutionelle Blatt bereits am nächsten Tag. Das Ganze unter der Überschrift Mannheim, der Kampf der Terroristen mit den Freunden verfassungsmäßiger Freiheit. Die erleichterte Pointe klingt dann so. Die Anarchisten sind in Mannheim vernichtet. Die Gesetzlichkeit hat gesiegt. Eine heilsame, notwendige Krise ist vollendet. Jetzt fällt der Begriff ganz offen. Vernichten. Die Ordnungsparteimitglieder selbst nennen sich Freunde verfassungsmäßiger Freiheit, gesetzliche Partei oder Freunde der Ordnung. Jubelnd ruft Martis Zeitung dazu auf, Marti zu folgen. Einem solchen Führer, der jetzt mit gleicher Energie Ordnung und Gesetz und deutsche Würde verteidigt. Außerdem lässt das selbstberufene neue Regierungsorgan unmissverständlich wissen, jedes Drohwort, so der Protest der Donaueschinger, führt neue Verstärkung herbei. Mehr Truppen, mehr Verhaftungen, mehr Demokraten in den Kasematten Rastatts. Die wenigen Worte Heckers an diesem Tag sind nicht überliefert, aber ein interessanter Kommentar der Deutschen Zeitung dazu. Hecker sprach entschieden für die Republik, aber doch nicht zu alsbaldiger Gewalttat hetzend. Der Deutsche Zuschauer, Struves Zeitung ist es, die im letzten Moment ein wehrhaftes, demokratisches Resümee der letzten 2 Wochen versucht. Die alte Reaktion ist in die Grube gefahren, aber an deren Stelle ist eine neue Tyrannei getreten, die ihren Regierungsantritt mit Verrat besiegelt. Ein Verrat, der ihnen am Ende nicht einmal einen Gewinn einbringen wird. Am Anfang des Jahres 1848 wird seine Frau Amalie Struve bald festhalten, hoffte jeder bessere Mensch. Der Republikaner hoffte auf republikanische, der Monarchist auf konstitutionelle Freiheit. Am Ende war die republikanische Freiheit nicht minder als die konstitutionelle monarchische zu Grabe gegangen. Das eigentliche Volk. Von der Demokratie, so berichtet die Deutsche Zeitung in diesen Apriltagen selbstbewusst, wolle die unermessliche Majorität des deutschen Volkes nichts wissen. Bei der Aussage geht es um mehr als Rhetorik. Es ist die behauptete, unabdingbare Basis des gesamten konstitutionellen Handelns. Die Deutschen wollen in ihrer unermesslichen Majorität keine Demokratie. Und sie, die Ordnungspartei, schützt diese unermessliche Mehrheit vor einer kleinen diktatorischen Minderheit. Eben und vor allem auch in Baden, auf das nun alle deutschen Augen gerichtet sind. Das Problem, genau dort verhält es sich in Wahrheit anders. Die deutliche Majorität der badischen Menschen hängt mittlerweile der demokratischen Seite an. Der eindrucksvollste Beleg: Trotz militärischer Besetzung und trotz Verfolgung, trotz des für sie ungünstigen indirekten Wahlmodus, werden die Demokraten bei den Wahlen für die Paulskirche am Ende 14 der insgesamt 20 badischen Mandate gewinnen. Eine Sensation. Das erste Mal, dass Deutsche mehrheitlich für die Demokratie stimmen. Das erste und für sehr lange Zeit auch schon das letzte Mal. Wie es überhaupt die ersten und für lange Zeit letzten Wahlen in der deutschen Geschichte sind, noch dazu freie, zensusfreie, allgemeine Wahlen. Was nebenbei auch bedeutet, Ficklers und Struves Überzeugung, über Urabstimmung in Baden ein Votum für die Republik herstellen zu können, war durchaus realistisch. Eine besondere Genugtuung für Hecker und Struve: Sogar im ausgefegten Mannheim gehen von den zwischen dem 14. und 22. April abgegebenen 19.280 Paulskirchenstimmen 10.577 an die Demokratie und nur 5.824 an die Monarchie. 54,9 gegen 40,6%. In den ärmeren Gegenden des Wahlkreises siegen die Demokraten gar mit 75,2%. Was also tun? Die reale Bevölkerung wird kurzerhand durch das eigentliche Volk ersetzt, das wahre Volk, das echte Bürgertum. Die große Mehrzahl derer, die gegen die fremden Truppen protestieren, wusste nicht, was sie tat. Sie ließ sich von einer falschen Auffassung der Dinge verleiten, sei aber wieder zu belehren. Der Jagdbefehl. Die Terroristen vernichten. Karlsruhe, 9. April. Einen Tag nach ihrer finsteren Tabula Rasa am 8. April werden die konstitutionellen Helden, unter anderem Marti und Welker, im Sitzungssaal der Zweiten Kammer, nun ohne Hecker und Brentano, mit Jubelrufen empfangen. Der Beifall will nicht enden, man hat extra neues Publikum herbeigeschafft. Die Galerien werden nicht mehr, so Marti, durch Schreier und Beifallsklatscher für jede Übertreibung missbraucht, sondern nun mit Zuhörern von gutem Schlag besetzt, mit dem eigentlichen Volk eben. Von nun an bestimmen Regierung und Majorität, wer bei den öffentlichen Sitzungen dabei sein und Bravo rufen darf. Regierungschef Beck gibt schließlich doch noch seine offizielle Regierungserklärung. Meine Herren, es wird nicht nötig sein, Ihnen lange zu beschreiben, in welcher verhängnisvollen Lage wir uns befinden. Trotz der Maßregeln, die wir im Interesse des Landes einzuleiten gesucht, drohe der Bürgerkrieg von Leuten, die zu Felde gegen die Verfassung ziehen und selbst nichts mehr zu verlieren haben. Die volkstümliche Regierung und der Bund sähen sich nun ihrerseits zur Ergreifung äußerster Maßregeln gezwungen. Es sind zweierlei Maßregeln. Die erste, die Intensivierung der militärischen Operation. Nach der Besetzung von Heckers und Struves Mannheims soll es nun an Ficklers Basis gehen, Konstanz, die Stadt selbst, die wie der ganze Seekreis zur demokratischen Trutzburg geworden ist. Wobei sich die dortige Freiheitsarmee ebenso ziemlich bescheiden ausnimmt. 550 Wehrleute stehen unter Waffen, seit Mitte März geführt von dem Demokraten Franz Siegel. Die Regierung wird den Truppen Eingang zu verschaffen versuchen, auch wenn die Bewohner des Kreises in der Sache im Dunkeln sind. Aber der Seekreis ist nicht alles. Der Bundestagsgesandte Welker teilt im Laufe der Sitzung mit, man habe jetzt im Bund nicht bloß das 7. und 8. Armeekorps, sondern in Preußen auch noch 5 weitere mobil gemacht. Die zweite Maßnahme, die nächste Phase, die konsequente Jagd auf die Terroristen. Auf die, wie Martis Zeitung geschrieben hatte, im Hintergrund die eigentlichen Leiter der Agitation. Auf die eben die Anarchie, den Terrorismus, die brutale Tyrannei der Fäuste wollen, die den ganzen Boden rings um die Wurzel der neuen Freiheit so umrotten und verderben wollen, dass nur wüstes Unkraut darauf wachsen kann. Diese Leute, welche die Freiheit auf den Lippen tragen und die brutale Gewalt und Einschüchterung im Herzen, die ein Gottesdienst aus dem Volke zu machen scheinen, indes sie das Volk zur verächtlichen Puppe ihrer Intrige missbrauchen möchten. Der Regierungschef ruft die Badener nun offen zur Selbstjustiz gegen die Terroristen auf. Jeder soll Martis Beispiel folgen. In vielen Teilen des Landes haben sich gutgesinnte Bürger zusammengerafft, um diesem Treiben mit aller Macht entgegenzutreten, lobt er. Natürlich werde es dabei auch, wie es schon Gagan gesagt hatte, Opfer geben. Unglückliche Nebenfolgen, die aber zu einem Nichts werden in Erwartung des großen, an und für sich schönen Aufschwungs der Zeit. Allgemeines Bravo, heißt es im Protokoll. Heldenhafter Itzstein. Karlsruhe, 9. April. Ich kann den Herren auf der Ministerbank nicht glauben. Der Erste, der nach dem Bravo-Jubel der Regierungserklärung das Wort ergreift, ist Itzstein. Er ist entgeistert, noch entsetzter als vor 2 Tagen. Für die Verhältnisse des großen Liberalen der alten Schule spricht er scharf, etwa über die Behauptung zum französischen Einfall, alles unrichtig. Er geht Fall für Fall durch, spricht von einer geheimen Sitzung, in der er bereits erklärt habe, dass selbst die Berichte ihrer Gesandten nicht ganz richtig sind. Alles vergeblich. Itzstein wird in der Sitzung offen verspottet. Bassermann höchstpersönlich, der badische Mann im Vertrauensausschuss am Bund, geht ihn frontal an, persönlich und politisch. Lieber keine Freiheit als keine Ordnung. Welker bekennt heute sogar, er habe nie über die Märzkonzession der Fürsten hinausgehen wollen. Das bereits Erreichte sei die vollständige Freiheit, mehr dürfe es gar nicht geben. Die neuen liberalen Staatsmänner, schwärmt Welker, die Märzregierenden, verstehen es besser als die praktischen Römer, wie man Staaten regiert. In diesen Apriltagen geschieht auch dies. Dem jungen, modernen Ableger des Liberalismus gehen politisch die letzten Reste der Liberalität verlustig, die Itzstein heroisch verteidigt. Die Deutsch-Nationale Ordnungspartei hat in elementaren Fragen und Haltungen mit dem Liberalismus nichts mehr zu tun und wird harsch antiliberal. Aufpeitschend, wie der volkstümliche Regierungschef die Kammersitzungen begonnen hat, beendet er sie auch mit dem Aufruf zum Kampf gegen jede Gewaltherrschaft. Die entscheidende Ankündigung lautet: Wir erklären, dass wir jeden verfolgen, der durch Verbrechen oder Gewalttaten sein Ziel zu erreichen sucht. Und jetzt? Was machen Hecker und Struve? Montag, 10. April. Seit Samstag, dem 8. März um 12 Uhr, wissen Hecker und Struve, beide halten sich zu Hause in Mannheim auf, von der Verhaftung Ficklers und anderer Demokraten. Seit dem 9. April ist die Instruktion der badischen Regierung in der Welt, Terroristen zu verfolgen und festzunehmen. Die Drohungen haben Mannheim bereits nach der am Mittag beendeten Kammersitzung rasch mit der Eisenbahn erreicht. Sie wurden also frei heraus für vogelfrei erklärt. Von der volkstümlichen Regierung, von der Zweiten Kammer, von der Deutschen Zeitung sowieso, aber nun auch offiziell von der Polizei und dem Militär. Man wundert sich, dass Hecker und Struve bislang unbehelligt bleiben. In voller Absicht? Will man sie provozieren? Zu verzweifelten Aktionen treiben? In die Erhebung, von der sie ja einige Male öffentlich gesprochen haben? Hecker und Struve wissen, was Sache ist, was ihnen blüht. Dass es nun vorbei ist mit Wahlkampf, Urabstimmung, Partei- und Vereinsaufbau etc. Es ist das brutale Ende ihrer demokratischen Arbeit. Hastig verlässt Hecker am Sonntag, den 9. April, frühmorgens die Stadt. Auch die Struves fliehen am selben Tag mit ein paar Begleitern vor Sonnenaufgang, lassen alles in Mannheim zurück, verlassen ihre Wohnung, um sie nicht wieder zu betreten. Ich konnte keinen Abschied von meinen teuren Eltern nehmen, erinnert Amalie wehmütig. Das revolutionäre Paar macht Zwischenstopp im rebellischen Donau-Esching, eilt dann weiter nach Konstanz, wo sie sich mit Hecker und anderen treffen wollen. Ganz neu für sie, sie halten ihre Reiseroute geheim, fahren getrennt, wollen es der Polizei nicht zu einfach machen. Außerdem sind sie mit Kutschen unterwegs, Züge sind zu gefährlich. Hecker, auch er wird die Mannheimer Heimat nie wiedersehen, reist extra über das Elsass und die Schweiz, geht erst dort wieder über die Grenze. Man zwingt den großen gefeierten Volksmann dazu, sich tatsächlich davon zu schleichen wie ein Verbrecher. Doch noch eine Erhebung. 10. April. Einen resignierteren Aufruf zum Aufstand kann man sich kaum vorstellen. Bei dieser Lage der Dinge hatten die Führer des Volkes keine andere Wahl, seufzt Struve. Noch vor einer Woche, nach den Niederlagen beim Vorparlament, hatten sie die Erhebung abermals verworfen und Wahlkampf avisiert. Sie wollen die Erhebung eigentlich auch jetzt nicht. Noch Freitagabend, die Deutsche Zeitung hat es ausdrücklich vermerkt, hatte sich Hecker auf der Mannheimer Versammlung dagegen ausgesprochen. Mit einem Mal aber ist die Welt eine andere. Struve rechtfertigt sich noch im Nachhinein. Die Wahl bestand darin, ihre öffentlich gegebenen Zusagen zu brechen, die öffentlich angenommene Aufforderung, das Volk im Falle der Not zu den Waffen zu rufen, unbeachtet zu lassen und sich so dem Vorwurfe des Verrates und der Feigheit bloßzustellen, oder aber vom Wort zur Tat zu schreiten. Das sind die historisch tragischen Sätze. Bei Hecker klingt es, im Nachhinein zumindest ein wenig tatkräftiger. Jetzt galt es zu handeln. Nach den Erklärungen und Beschlüssen des Volkes in vielen Volksversammlungen konnte man auf eine Erhebung in Masse rechnen. Trotz der beabsichtigten revolutionären Tatkraft hört man die Beschwörung heraus. Die fortwährenden Täuschungen und Hinhaltungen des Volkes, die auftretende Reaktion, die getäuschte Hoffnung auf das Vorparlament, schafft Hecker die Argumente gegen die Verzweiflung herbei, die vorangeschrittene Bewaffnung des Volkes, alles sagte dem Politiker, dass der rechte Moment gekommen sei und nicht vorübergelassen werden dürfe. Das soll jetzt der rechte Moment sein? Der magische revolutionäre Moment, nachdem er und Struve seit Wochen gefahndet hatten? Der Moment, in dem das Land, anders als im März, voller Truppen steht, Polizei und Häscher Demokratenjagd machen? Es ist bloß eine Hypothese, dass die Ordnungspartei durch ihre Eskalationspolitik die Demokraten in diese Entscheidung getrieben oder diesen Ausgang zumindest billigend in Kauf genommen hat. Ohne die Besetzung, die Verhaftungen hätten Struve und Hecker im Mai, höchstwahrscheinlich, als Abgeordnete in der Paulskirche gesessen. Trotz allem, Hecker und Struve haben nicht vor, kampflos die Segel zu streichen, ins Exil zu gehen, den Menschen und der Revolution fahnenflüchtig zu werden. Sie machen sich Mut. Sollte ein hochherziges Volk wie das Badische nach wie vor die Geißel der Willkür und der Gewalttat in den Händen seiner Dränger lassen? Oder aber sollte es den Versuch wagen, sie derselben zu entwinden? Also überschlagen sie? Mehr als 100.000 Männer, der eigentliche Kern des badischen Volkes, waren bei diesen Versammlungen vertreten, rechnen Hecker und Struve. Damit meinen sie die Volksversammlungen der letzten Zeit. Sie rechnen, um eine Idee davon zu bekommen, wie groß die demokratische Armee ungefähr sein könnte. 100.000 wäre eine gute Zahl, eine relevante Armee. Beck, Gagan, Römer, Welker, Marti und ihre Freunde würden 100.000 Mann nicht einfach niedermetzeln können. Es bestünde vielleicht sogar eine Chance auf den Sieg ohne heißen Kampf. Heckers und Struves Lieblingsidee. Zudem bestehen ja Sympathien in der badischen Armee mit der demokratischen Volksbewegung, Neigung der Fraternisierung und Gespräche darüber. Also könnte der Moment der Verzweiflung nicht doch auch der Moment der größten Energie sein, gerade weil man mit dem Rücken zur Wand steht. Den 9. abends, notiert Struve wie nebenbei, fanden in Donaueschingen die ersten geheimen Besprechungen über die Einleitung des Volksaufstandes statt, noch ohne Hecker. 36 Tage nach dem initialen Mannheimer Abend. Alea jacta est. Vor diesem Satz, bevor Cäsar den Rubikon überschreitet, sagt er noch Folgendes. Wenn wir diese kleine Brücke überschreiten, wird alles mit Waffen auszutragen sein. Hecker und Struve wissen sehr wohl, dass das Geschehen in Baden ganz Deutschland angeht. Genau das ist eines ihrer Motive. Nicht bloß die badische Regierung, sondern auch sämtliche übrigen deutschen Regierungen, ja, selbst der in Frankfurt versammelte 50er-Ausschuss betrachtet die Volkserhebung in Baden als eine allgemeine deutsche Angelegenheit. Noch ungleich wichtiger aber ist sein Zusatz. Sie, die Erhebung, konnte nimmer siegen, wenn nicht auch die Republikaner sie als solche betrachteten und behandelten. Die Demokraten überall in Deutschland, die allerdings erst Tage später von dem nächtlichen Donaueschinger Beschluss des 9. April erfahren. In der Tat werden ganz Deutschland, ja ganz Europa, der sich nun entspinnenden zehntägigen bizarren Tragödie seltsam gebannt zusehen, verzerrt durch klaffende Lücken der Berichterstattung, das Fehlen wichtiger Fakten, aberwitzige Propaganda, Zeitverzögerungen. Vorbereitet ist nichts an dieser Erhebung. Alles improvisiert. Sieg oder tot. 11. April. Am 11. April kommen Struve und Hecker in Konstanz zusammen, um gemeinsam mit einer kleinen Gruppe die, so Struve, großartige Volksbewegung zustande zu bringen. Nur wenige besitzen militärische Erfahrung. Der Plan? 4 bewaffnete Kolonnen sollen auf unterschiedlichen Routen nach Karlsruhe ziehen. Dabei sollen möglichst viele Männer eingesammelt werden, um die Residenzstadt dann friedlich in einer Art Triumphzug einzunehmen. Schließlich wird die Republik ausgerufen. So der Plan. Die militärisch Erfahrenen, unter ihnen der junge Franz Siegel, sollen die einzelnen Kolonnen führen. Den Oberbefehl hat August Willig, ein abtrünniger preußischer Leutnant, während die militärischen Novizen Hecker und Struve die politische Leitung übernehmen. Am Morgen des 12. April hat Hecker einen Aufruf an die Badener erarbeitet. Absender: der provisorische Volksausschuss, Konstanz im April 1848. Grimmig schließt dieser Ruf zu den Waffen mit dem Satz: Sieg oder Tod für die Deutsche Republik. Der erreicht potenzielle Mitstreiter über die Zeitung aber erst am 16. April. Bis dahin erfährt von der großartigen Volkserhebung bloß ein sehr limitiertes, lokales Volk. Und auch als der Aufruf dann in der Zeitung steht, ist es eine komplizierte Meldung, ein Sinnbild für alles Kommende. Seit Tagen nämlich kursieren bereits falsche Revolutionsaufrufe und die demokratische Redaktion der Mannheimer Zeitung, an Lügen und Propaganda gewohnt, gibt sich auch bei diesem neuen Aufruf skeptisch. Zum ersten Mal zu Unrecht. Übervorsichtig meldet sie vom Hörensagen: Die neueste Post bringt eine Extrabeilage der unter dem Einfluss der Regierung stehenden Freiburger Zeitung, darin sich unter der Aufschrift »Die republikanische Bewegung im Seekreis« folgender angeblicher Aufruf befindet. Konstanz, 13. April. Gestern ist folgendes Aktenstück hier ausgegeben worden. Aufruf an die Bewohner der Ämter Donaueschingen, Engen, Villingen, Bonndorf, Neustadt und Höfingen. Mitbürger, Brüder, Freunde. Der Augenblick der Entscheidung ist gekommen. Worte können uns unsere Freiheit nicht erobern. Darum fordern wir alle Männer auf, Freitag, den 14. April, mittags 12 Uhr in dem Marktplatz mit Waffenmunition in geordneten Reihen auf 6 Tage versehen mit Proviant zu erscheinen. Unsere Freunde werden zu euch treten, euch sagen, was das Vaterland von euch erwartet. Sie sind bereit, sich an eure Spitze zu stellen. Struve ist bereits in Donaueschingen angekommen und wird der Versammlung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Konstanz, den 12. April 1848. Friedrich Hecker, Gustav Struve. Kapitel 9: Armeen der Freiheit. Die Sache schien mir etwas romantisch. Die Schar war so klein, das Wetter so trübe und regnerisch. Franz Siegel. Die Demokratische Legion am linken Rheinufer. Straßburg, 15. April. Die Pariser Deutsche Demokratische Legion ist an den Ufern des Rheins angekommen. Jetzt vollständig, meldet Georg Herweg, Präsident der Deutschen Demokratischen Gesellschaft, am 15. April in einer öffentlichen Proklamation aus der deutsch-französischen Grenzstadt Straßburg. Büchner und viele andere deutsche Verfolgte sind hierher geflohen, in dieses frühere Zentrum des Sturm und Drang. Goethe, Lenz, Herder haben hier gewirkt. Und es ist auch der Ort, an dem die Marseillaise geschrieben wurde. Die deutschen Exilanten sind nicht nur aufgebrochen, um gegen die Fürsten für die Freiheit des deutschen Volkes zu fechten, sondern, so Emma, den Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei, den Kampf zwischen der neuen und der alten Welt. Emma und Georg Herweg haben Paris am frühen Morgen des 10. April verlassen. Wahrscheinlich. Emma in Männerkleidung, schwarze Hose, schwarze Bluse, der obligatorische breitkrempige Hut. Genaue Daten, Routen und Kontaktpersonen verwischen sie in ihren Berichten nun aus Angst vor der Geheimpolizei. Sie brechen um den Tag herum auf, an dem Hecker und Struve ihren Konstanzer Aufruf zum bewaffneten Widerstand verfassen, kennen ihn aber ebenso wenig wie die Lage in Baden. Von Truppeneinmarsch und Verhaftungen erfahren sie, bruchstückhaft, erst in Straßburg, das sie wohl bereits am Abend des 12. April erreichen. Hier, am linken, am Welschen Rheinufer, versammeln sich die 5 Kolonnen ihrer Deutschen Demokratischen Legion, Heerwegs Freiheitsarmee. Die erste Kolonne ist bereits seit dem 24. März aus Paris unterwegs und besteht, wie die Legionen im Gesamten, zumeist aus jungen Männern, überwiegend exilierte deutsche Arbeiter und Handwerker, militärische Laien. Was sie nicht wissen, mindestens ein Spion bespitzelt sie eifrig, regelmäßig versorgt er die badischen Truppen auf der anderen Rheinseite mit Nachrichten. Insgesamt sind es nicht mehr als 900 Männer, miserabel bewaffnet. Baunstedt und auch Emma und Georg hatten auf ein Vielfaches gehofft. Die Versorgung lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Nach dem zweiwöchigen Marsch sind sie alle ausgelaugt. Was hilft es da, dass man von einem weltberühmten Poeten angeführt wird? Ein verlorenes Häufchen, das auf ein Signal von draußen wartet. Auf einen offiziellen Ruf, das wird nun die zentrale Vokabel. Ehe wir vereint zur ersten gemeinsamen Tat schreiten, informiert die Herwigsche Proklamation nun, sei ein offenes Wort an unsere Freunde, Mitkämpfer und an das ganze deutsche Volk gesprochen. Herwig, der politische Sprecher der Mission, muss deutlich werden. Er weiß, was die Konstitutionellen unter anderem in ihrer deutschen Zeitung über sie verbreiten. Also? Wir sind keine Freischaren! Wir sind deutsche Demokraten, wollen alles für das Volk, alles durch das Volk. Wir wollen die Deutsche Republik mit dem völkerverbindenden Wahlspruche Freiheit, Gleichheit, Bruderliebe. Wir sind keine Freischaren. Weder die Wiederholung noch die Versalien werden etwas helfen. Emma und er verstehen die Welt nicht mehr. Ihr sagt, ihr braucht uns nicht? Man braucht jedermann. Ihr sagt, ihr könntet ohne diese Fremden, wie ihr eure Brüder nennt, und darunter eure besten Brüder fertig werden? Fertig werden in eurem Sinne ja, in unserem, im demokratischen Sinne nein. Sie kennen den Ausgang des Vorparlaments, die Politik der Merz-Regierung und auch die Haltung ihrer demokratischen Gefährten, die ihre Hilfe ebenso nicht wollen, wenn auch aus anderen Gründen. Emma und Georg sind gekommen, die Vertreiben zu helfen, die sie und zahllose andere vertrieben haben, aus ihrer Heimat, ihren Berufen, ihrem Leben. Die Polizei- und Militärdespoten, die ihr eigenes Volk unterdrücken, verfolgen, bespitzeln, einsperren, morden. Also? Kampfgerüstet stehen wir am Rheine. Und doch treibt uns nicht blinde, ungestüme Kampfeslust. Wir wünschen, dass unsere Mission eine friedliche sein könne, dass der Siege ohne Blut, die Freiheit ohne Menschenopfer errungen werden möge. Eine Erhebung ohne heißen Kampf mittels der Macht der schieren Masse, exakt wie Struve und Hecker es sich vorstellen. Und wie es in Paris gerade geschehen ist. Obschon Verfechter der europäischen Idee, öffnet Herwig die Legion sogar für das neue nationale Gefühl. Er bietet an, den neu erwachten Polen zu Hilfe zu eilen gegen Russland oder für Schleswig-Holsteins deutsche Rechte in den Kampf zu ziehen, als Freiheitsarmee an der Ostsee für die Freiheit des deutschen Volkes zu fechten. Auch dort geht es gegen einen Monarchen. Es klingt reichlich verzweifelt. Sie stehen planlos am Rhein, warten auf den Ruf. Aber von wo, von wem sollte er kommen? Es muss dringlich etwas geschehen. Jeden Tag wird die Lage desperater. Sie brauchen Kontakt und Kontext, eine Anbindung an die Wirklichkeit. Also beschließt Herwig, nach Frankfurt zu reisen, um dort das Terrain zu rekognoszieren und danach den politischen Plan für die Legion zu entwerfen. Herwig will Gespräche mit dem 50er-Ausschuss führen, eine Lösung für seine Männer finden. Doch die badische Regierung verbietet die Einreise. Für die Konstitutionellen könnte nichts schlimmer sein als eine Lösung. Sie brauchen das Phantasma der plündernden Rotten. Also bleiben Georg und Emma gelähmt. Ein Alleingang ist weiterhin ausgeschlossen. Bedingung allen Handels ist die Verbindung mit bereits Organisierten oder zu Organisierenden. Auch deswegen sind die Herweg so unsicher gewesen, ob die revolutionäre Expedition eine gute Idee sei. Aber mit oder ohne Zustimmung des Komitees wollen die Exilanten losziehen. Herweg verhinderte gerade noch so eine Reihe unsinniger Aktionen. »Jetzt, wo sich unser Badener Brüder draußen schlagen, sollen wir hier Reden halten? Daraus wird nichts«, hallt es ihnen von den Ungeduldigen entgegen. »Wir wollen uns unser Recht miterkämpfen helfen!« Den jungen Deutschen, die in Paris revolutionäre Hand angelegt hatten, kommt das grotesk unplausibel vor. Eine Revolution ohne Erhebung? »Hinaus!« In diesem stürmischen Ruf lag aller Verstand, über den sie aus dem reiflichen Überlegen zu disponieren hatten, so Emma. Herweg versucht, Realität in das revolutionär-romantische Pathos zu bringen. »Hunger und Kanonen«, erwarteten sie. Desillusioniert der politische Präsident die Legion so gut er kann. »Wer was Besseres hofft, nicht aus eigenem, freiem Antrieb hinausgeht, oder das ganze Unterfangen gar für eine Lebensversicherungsanstalt hält, der bleibe zurück. Denn es sind viel mehr Chancen zu einer ersten materiellen Niederlage als zu einem schnellen Siege da. Die Demokratie sei nicht im Spazierengehen zu erobern.« Doch die Mehrheit, einschließlich eines geheimdienstlichen Mitarbeiters, drängt auf die Intervention. Französische Demokraten, die sich anschließen wollten, haben sie sowieso prinzipiell abgewiesen. Marschierte, wissen sie zu gut, auch nur ein einziger Franzose in Deutschland ein, das vereinte reaktionäre Deutschland wäre überglücklich, endlich einen Grund zu besitzen, losschlagen zu können. Die fremde Horde, die Räuberbande aus Frankreich, dringt nächstens eins, um zu stehlen und zu brennen, lesen sie dann trotzdem in den Zeitungen. Die furchtlose Emissärin oder Emmas Wallfahrt zu Hacker. 13. 14. April. Jetzt erreichen die Informationen über die Eskalation in Baden Straßburg, insbesondere die von der befohlenen Verfolgung der Demokraten. Langes Besinnen war unmöglich, so Emma. Man müsse genau wissen, was vor sich geht und dann unverzüglich mit den Anführern der badischen Republikaner in direktem und ununterbrochenem Verkehr stehen. Von Struves und Heckers Erhebungsaufruf wissen sie noch nichts. Und Kontakt herstellen ist einfacher gesagt als getan. Baden ist voller Polizei und Soldaten. Vor allem weiß niemand, wo Hecker und Struve sind. Und Herweg darf den Rhein nicht übertreten. Überhaupt, jeder, den sie über den Rhein schickten, würde schon auf der Fähre festgenommen. Was also tun? Diesen Forderungen zu genügen, schien ich der geeignetste Emissär, hält Emma lapidar fest. Sie selbst wird sich auf die Suche nach den flüchtigen Revolutionären machen. Aus Sicht der badischen Regierung, Spionage, Terrorismus, Hochverrat. Emma kümmert es nicht. Und so reiste ich nach Mannheim ab. An der Kehler Fähre entkommt sie Agenten, nimmt auf badischer Seite die Eisenbahn, reist nach Mannheim. Nach der Ausfegung der Demokraten stand es nicht mehr gut um unser Sache. Es könnte der 13. April sein. Die Bourgeoisie war triumphierend und die Zahl der entschiedenen Republikaner in der Stadt nun gering. Immerhin schafft sie es, mit ein paar von ihnen in Kontakt zu treten. Wo ist Hacker? Wie kann man ihn treffen? Emma erfährt, dass er wahrscheinlich nach Konstanz gereist sei. Was sie auch hört? Etwas bereite sich vor, das in den nächsten Tagen zur Entscheidung kommen muss. Man sagt ihr, suchen Sie ihn auf da, das wird das Beste sein. In Konstanz. Emma fährt nach Straßburg zurück, bespricht sich, bricht dann am 14. April in aller Frühe erneut auf. »Meine Wallfahrt zu Hacker«, tauft sie ihre Unternehmung. Als Verkleidung trägt sie ein schlichtes, nicht zu auffälliges, aber dennoch elegantes Kleid und einen grauen Wollmantel. Der große, dunkle Hut verbirgt ihr Gesicht, zumindest teilweise. Sie schafft es unbehelligt bis nach Konstanz, verfehlt dort allerdings Hacker, er ist gerade abgereist. Aber sie hört Entscheidendes. Derselbe habe am 13. die Republik in Konstanz proklamiert, vor allem aber, noch viel wichtiger, die Initiative zur Insurrektion ergriffen. Endlich! Darauf haben sie gewartet. Was sie auch hört, er ist begleitet von einigen 40 entschlossenen Republikanern. 40? Ein Witz? Zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Legion aus Paris nennt Emma ihren Bericht über die nun folgenden Ereignisse. Der widerständige Untertitel: Von einer Hochverräterin. Einer Hochverräterin, die sich mit Haut und Haar der Idee verschrieben hat, die Menschen zu emanzipieren. Schon 2 Monate nach dem Geschehen schließt Emma ihren Bericht ab, auch wenn er erst 1849 erscheint, anonym zudem. Was sie erzählt, ist eine verrückte, heldenhafte, verzweifelte, traurige, deprimierende, absurde Geschichte. Hackers 58. Konstanz, 13. April, am Morgen. Imposant sind nur die 4 leidenschaftlichen Trommler an der Spitze. Dahinter, mühsam in Reih und Glied gebracht, blutjunge Männer, Burschen in ausgetretenen Schuhen, grob geflickten Leinenhosen, alle mit wilden Bärten. Weiße Hemden, Blousons, ein gebundenes Halstuch, die meisten mit abgetragenen Kapresern. Über der Schulter tragen sie einen braunen Beutel, der das Nötigste fasst, und einen Wasserschlauch. Nicht zu vergessen, Gewehr und Säbel. Die Revolution trommelt zum Generalmarsch. Es ist der 13. April, ein frostiger, früher Morgen vor Konstanz, Kälte, die in die Füße zieht. Der 23-jährige Franz Siegel, einer der wenigen Demokraten mit wenn auch nicht allzu langer militärischer Kommandoerfahrung, wird unter Willigs Oberbefehl die kleine Truppe führen. Gerade haben sich die Männer einigermaßen ordentlich aufgestellt, als Hacker angeritten kommt. Blaue Hose, Hackerhut, große Pistolen im Gürtel und Säbel an der Seite lassen den Chef der Insurrektion sogleich erkennen. Jetzt hebt sie also an, die großartige Volksbewegung. Dabei sind Emmas Informationen ziemlich präzise. An diesem Morgen besteht der Aufstand aus 58 Mann. Die Sache schien mir etwas romantisch. Die Schar war so klein, das Wetter so trübe und regnerisch, notiert Siegel. Auch er schreibt einen Bericht über das Geschehen. Der junge Mann gesteht, dass ich mehr diejenigen bewunderte, welche mit ihren schmalen Bündeln auf dem Rücken in Linie standen, als die Führer und Urheber des Aufstandes, mich selbst eingeschlossen. Es sind mehr neugierige Zuschauer zugegen als Kämpfer. Natürlich spricht sich das historische Ereignis schnell herum in der Stadt. Noch in der Nacht ist Siegel in seiner Funktion als Oberst des Konstanzer Freikorps gedeckelt worden. Der liberale Bürgermeister hat die Mobilisierung seiner 550 Wehrleute untersagt. Offiziell will die Stadt nicht dabei sein. Siegel ist auf der Stelle von seinem Posten zurückgetreten und hat die bevorstehende Mission als ein privates, freiwilliges Unternehmen bezeichnet. Überhaupt war der vergangene Tag in Konstanz anders verlaufen, als Hacker und Struve es sich vorgestellt hatten. Das Momentum ist weg. Bei vielen bis dato entschlossenen Republikanern schleichen sich, jetzt wo alles konkret wird, Zögerlichkeiten ein. Hacker ist im Innersten getroffen. Von jenen Adressaten, Briefschreibern und persönlich erschienenen Auffordernden zogen sich die meisten im Moment des Handelns feige zurück. Wo ist das Feuer, das erst vor kurzem in Donaueschingen, Freiburg, Offenburg aufgeflackert ist? Unter den Männern, welche früher das große Wort geführt haben, gibt es jetzt Bedenklichkeiten und man hört die später sprichwörtlich gewordenen Ausflüchte. Die Volkserhebung komme entweder zu früh oder zu spät. Die Übermacht der Fürsten sei zu groß. Ganz konkret für den Seekreis ist ihnen eben noch versichert worden, dass 40.000, ja 80.000 Mann bereit ständen, in das Feld zu rücken. Nur aus diesem einen Grund sind Hacker und die Struves ja hier. Ist es die Angst vor den nahen Truppen? Liegt es an Ficklers Fehlen? In kritischen Momenten sind es Einzelne, die alles entscheiden, keine Strukturen, Systeme. Die grausamste Wahrheit wäre die, dass man wirklich zu lange gewartet hat. Die jungen Kämpfer können sich jedenfalls keine Illusionen machen. Sie werden ihr Leben riskieren müssen. Jeder, der mitmacht, ganz unmittelbar. Vor 3 Wochen war der Aufstand noch als großes Volksfest vorstellbar gewesen, als revolutionärer Spaziergang mit Jubelrufen und Fahnenschwingen. Jetzt erwarten sie tausende trainierte Soldaten des Bundes mit geladenen Gewehren und überall lauern Spione. 58 Männer. Die Zahl war so gering, dass sie den Gedanken an eine ernsthafte Volkserhebung nicht aufkommen ließ. Resigniert Struve. Hecker hält fest. Die Frauen und Mädchen zeigten sich mutiger und begeisterter als die Männer. Das hilft nur leider nichts. Sie dürfen nicht mitkämpfen. Aber was soll man tun? Kampflose Kapitulation? Flucht? Exil? Das ist zu wenig. Sie können nicht kneifen. Außerdem kann ein Momentum auch wieder aufs Neue entstehen, der revolutionäre Wind so plötzlich wieder aufkommen, wie er abgeflaut war. Es ist ja erst der Beginn. Abmarsch. 13. April. Ratternde Trommelwirbel. Hackers 58 ziehen los. Zunächst, um weitere mutige Freiheitskämpfer aufzulesen, die Volksbewegung tatsächlich großartig werden zu lassen. Man macht sich Mut. Ein Problem, solange sie noch ein derart kleines Grüppchen sind, geben sie eine absurd leichte Beute für das Militär ab. Also müssen, bis man mächtig genug ist, die Routen geheim bleiben. Eine paradoxe Anforderung an eine Volkserhebung. Selbstverständlich benötigen sie maximale Öffentlichkeit, um überhaupt nennenswert Zuzug erhalten zu können. Aber erst einmal müssen sie sich ganz aufs streng lokale Werben beschränken, Ort für Ort. Dass sie kommen, erfahren die Badener erst, wenn sie da sind. Und natürlich müssen sie sofort wieder weg. Die Folge: für die Menschen abseits ihrer unbekannten Route, für die Badener, die Öffentlichkeit in ganz Deutschland, verschwinden Hecker und Struve samt den 4 Zügen an diesem 13. April gewissermaßen in einen Tunnel, aus dem sie erst Ende April wieder hervorkommen. Sie sind Phantome. Zuerst geht es nach Stockach, wo der Schwarzwald mit sanften Hügeln anhebt, von denen aus aber die erste Reihe Schweizer Alpen zu bestaunen ist. In den Tälern hängt morgendlich plustriger Nebel. Von dort nach Engen, auf das Hochplateau. Und, siehe da, die Schar der republikanischen Kämpfer wächst wirklich. Immer noch völlig unzureichend, aber sie wächst. Kurz nach dem Signal zum Aufbruch der Freiheitsarmee schlagen auch die bestens ausgerüsteten Jägertrupps Generalmarsch. Sie agieren im Auftrag des Bundes, eine Operation unter strenger militärischer Geheimhaltung. Es sind speziell zusammengestellte Einheiten, resilient gegenüber republikanischen Sympathien. Bereits am 14. April setzen sie sich an Hackers Fersen, unter der Führung eines äußerst erfahrenen wie äußerst prominenten Kommandanten. Revolutionäre Windstille. Emmas Mut der Verzweiflung. Wem konnte es nur in den Sinn kommen, dass nach dem Sturm in Berlin und Wien so bald eine Windstille eintreten würde? Eine rhetorische Frage von Emma Herweg, die Antwort hat sie selbst. Der Wendepunkt trat ein mit dem Vorparlament. Republik, Revolution, Permanenz. Alles erledigt. Von Tag zu Tag hatte sich die revolutionäre Spannung gesteigert seit Ende Februar, dann bricht sie ab. Ein erstes Mal stelle sich, so Emma, revolutionäre Erschlaffung ein, eine allgemeine Flaute. Innerhalb weniger Tage habe sich die Physiognomie von Deutschland ganz auf eine Weise geändert, die wohl außerhalb der Berechnung aller, selbst der Scharfsichtigsten lag, seziert sie. Von da an hat man die entschlossensten Demokraten politisch, polizeilich und militärisch kaltgestellt. Nun warteten sie bloß auf die Wahlen und das Parlament, auch Demokraten in den verschiedenen deutschen Staaten, dort will man einen neuen Anlauf nehmen. Der Geist der ganzen Legionsunternehmung, er stammt aus den Tagen nach Berlin und Wien, in genau solchen Situationen wollte man helfen. Wer nun gar voraussehe, dass das Berliner Volk, nachdem es sich mit solcher Todesverachtung geschlagen, noch eh die vielen Opfer bestattet waren, die ein heuchlerischer König mit kaltem Blut hatte ermorden lassen, den eigenen Henker, den es zwei Tage zuvor gedemütigt wie nie ein Menschen gedemütigt worden war, wieder freiwillig auf den Thron schleppen würde? Emma verzweifelt an den Deutschen. Die aus reiflicher Überlegung nicht selten ihr Metier machen und es, wenn's gut geht, darin oftmals so weit bringen, dass sie den herannahenden Sturm zu begreifen anfangen, nachdem er sie selbst zu Boden geschleudert. Emma sieht die Flaute und auch, dass sie mitten in ihr festsitzen. Aber es gibt kein Zurück mehr. Außerdem, was wäre die Alternative? Zurück nach Paris? Weiterhin aus der Ferne zusehen und kommentieren? Also mutieren Zweifel und Verzweiflung zu leidenschaftlichem Trotz. Wir werden kommen, denn es ist unser Pflicht zu kommen. Wir erkennen keine andere Macht auf Erden als das Volk selbst und den Willen des ganzen Volkes. Wir werden uns weder durch Reaktionäre noch durch die liberalen Leithammel zurückhalten lassen, welche, um sich das Heft nicht aus den Händen winden zu lassen, aus Republikanern über Nacht zu Konstitutionellen geworden sind. Kreuz und quer, die Gejagten. Kreuz und quer ziehen sie, notiert Hecker. Ein Irren und Wirren, dafür aber mit mutigen Kolonnen. Passieren tut nichts. Das Motto, das Kommandant Siegel seinem Erinnerungsbuch voranstellt, ist ähnlich präzise und tragikomisch. Mag mein Weg mich vorwärts oder rückwärts führen, wer für die Freiheit kämpft, kann nie verlieren. Es führt sie vorwärts, rückwärts, vor allem seitwärts nach Westen, aber ja, auch immer wieder rückwärts. Endlos kommt es einem vor, von Dorf zu Dorf, über Hügel, die zu Bergen werden, über Kämme und Pässe, durch tiefe, verschlungene Täler, über Flüsse und Bäche, über Wiesen und Felder. Vor allem durch dichte, schwarze Wälder, Tannenwälder. Ab und an erlaubt sich Hecker eine kleine Betrachtung. Der klare, herrliche See, die fernen, freien Alpen. Etwas Märchenhaftes weht ihn an. Eine Welt voll alter Sagen und Lieder, verschlungenen Meeren. Als hätte sich Tiecks kunstliebender Klosterbruder, der Urromantiker, noch einmal auf Wandertour gemacht. Auf einer Höhe machten wir Halt. Ein Rudel Rehe, das über den Weg stürzte. Das ist aber auch schon das Ende der Idylle. Die Realität bricht ein. Der Magen knurrt. Es hätte unseren Proviant vermehrt, hätten unsere Schützen sie gleich gewahrt. Kaum je bewegt sich der Hecker-Zug nach Norden, nicht einmal vage Richtung Karlsruhe. Dafür Pforen, Blumberg, Pfützen, Stühlingen, Bonndorf, Lenzkirch, Bernau, Singen am Hohentwiel. Hier tritt ausnahmsweise einmal die gesamte Bürgerwehr bei. Bedauerlicherweise eine sehr kleine Bürgerwehr, ganze 18 Mann. Der traurige Running Gag in Heckers und Struves Berichten: starke Zuzüge waren versprochen. Solche Meldungen laufen täglich ein. Nach allen gegebenen Nachrichten und Versicherungen hatten wir darauf gerechnet, von Stockach mindestens 4000 Mann Verstärkung zu bekommen. In Stockach stellt sich heraus, man muss 2 Nullen streichen, es sind 40. Höchststärke von Heckers Armee ist wohl 1200 Mann, bestehend zum Großteil aus armen Handwerksgesellen, die keine Chance haben, selbst je Meister zu werden. Die zweitgrößte Gruppe, Studenten, vor allem aus Freiburg. Auch ein paar verschuldete Fabrikanten laufen mit. Wo immer sie sind, spricht Hecker begeistert vor begeisterten Volksversammlungen, großen und kleinen, meist ganz kleinen, Struve genauso. Bei Wind und Wetter, was fast immer heißt, in Wolken verhangener Trübnis und Kälte. Nur ab und an gibt es einen lichten Moment. Der blaue Himmel lachte aus den zerrissenen Regenwolken. Sie seien Helden tragisch-komischer Episoden unserer Freiheitsbestrebungen, schreibt eine Zeitung schon damals, man kann sich die gesamte Unternehmung in ihrem realen Verlauf nicht absurder vorstellen. Man hat sie brutal aus dem Spiel genommen. Jetzt sind sie aus der Welt und Zeit gefallene, geisterhafte Retter, die zumindest Haltung bewahren wollen. Nebenbei dirigiert Hecker aus der Ferne die provisorische Republik. Die Republik musste nun organisiert werden, hält Hecker fest, hanebüchen, als gäbe es eine. Er setzt sogar einen Statthalter ein, der die unumschränkte prokonsularische Vollmacht hat. Republikanische Kommissarien sollten von Zeit zu Zeit abgesandt werden und den Vollzug der Anordnung der provisorischen Regierung sichern. Ein Luftreich. Nicht einmal die bewaffneten Züge haben untereinander Kontakt. Die Depeschen, die durchkommen, sind so rar wie neue Kämpfer. Dafür tauchen Spione auf, so ein württembergischer Hauptmann, der zugibt, Erkundungen anzustellen, wie man den Trupp vernichten könne. Hecker befiehlt, besonders freundlich mit den Spionen umzugehen, ihnen kein Haar zu krümmen. Emmas Wallfahrt zu Hecker Teil 2. Haben nicht 12 Apostel die ganze Welt revolutioniert? Emma lässt sich nicht verdrießen. Besser, Emma beschließt, sich nicht verdrießen zu lassen. Was werden da nicht 40 tun? So dachte ich bei mir und fuhr voll den besten Hoffnungen. Der Bericht atmet längst mehr lakonische Ironie als Zuversicht. Noch am selben Abend mit der Post nach Schaffhausen, zwecks näherer Auskunft über den gegenwärtigen Aufenthalt der kleinen Armee. Also Schaffhausen. Zunächst am See entlang, durchs dick verschneite Tal, dann dem jungen Rhein folgend bis zu seinen gewaltigen Wasserfällen. Überall Militär und Polizei. Nur um in Schaffhausen am nächsten Morgen zu erfahren: Am besten ist's, so sagte der Gastwirt, an den ich gewiesen war, Sie fahren nach Engen, da herum muss Hecker sein. Denn er hat gestern in Sankt übernachtet und will heute bis Donaueschingen kommen. Emma kennt es. Es ist Routine. So lasst anspannen, Herr Wirt. Eilig nach Engen. In Engen wird der Schnee zu grauem Regen, doch immerhin gibt es erstmals echte Hackerspuren. Im Dorf sah es aus, als wäre Kirchweih oder sonst ein großes Fest. Vor dem Freiheitsbaum, der mitten auf dem Kirchplatz errichtet war, wehte die deutsche Fahne. Alle Bauern waren mit weit aufgesperrten Augen und Mündern herbeigelaufen. Hecker hat gesprochen, Volksfreund Hecker, wie sie ihn hier nennen. So ergreifend, dass Mütter sämtliche weinten, die Väter sich vor Rührung den Schweiß von der Stirn wischten und die jungen Burschen selbst aufforderten, sich enrollieren zu lassen. So besteht Hoffnung, dass die republikanischen Armeen um das Doppelte verstärkt abends ihren Einzug in Donaueschingen halten werden, wohin Herr und Frau Struve bereits vorausgeeilt waren. Groß sind Zulauf und Euphorie bei den Versammlungen, beim Abmarsch erfolgt dann die Ernüchterung. Viele Jubler, kaum neue Kämpfer. Ehe sich der Bauer entschließt, seinen Acker und sein Vieh zu verlassen, muss es ihm, um mit Hecker zu reden, an die Speckseite gehen, erkennt Emma. Nur ist diese Speckseite durch die eben gerade demokratisch erkämpften Erleichterungen für die Bauern wieder etwas dicker geworden. Immerhin sieht Emma die Heeresmacht von Hecker jetzt auf 600 Männer gewachsen. Die Kavallerie nicht zu vergessen, welche aus einem Pferd und mehreren Reitern bestand. Emmas Wallfahrt zu Hecker, Teil 3. Die Begegnung. Nach der Engener Volksversammlung ist es soweit. Im Wirtshaus am Platz kann Emma Herwig endlich mit Hecker sprechen. Sie treffen sich in ihrem Leben zum ersten Mal. Viel Zeit ist nicht, der Zug muss weiter, die Häscher sind nicht fern. Emma berichtet von der verzweifelten deutschen Legion am linken Rheinufer. Frankreich scheint ohnehin nicht Lust zu haben, das Gastrecht länger als nötig an uns ausüben zu wollen, und unsere eigenmateriellen Mittel würden höchstens für ein paar Tage reichen. die Lage sei schlecht, die Mannschaft aber weiterhin motiviert. Sie wollen sich en tout prix schlagen, wenn nicht gegen Menschen, so gegen Windmühlen. Der Titelheld aus Cervantes, Don Quixote, ist eine der populärsten Figuren der Epoche, wird nicht nur als derbe Burleske, sondern als Symbol für absurde Lebensmissionen gelesen, für an der Realität scheiternde Ideale. Doch hat der arme, windmühlenjagende Ritter noch einen Vorteil vor Emma und ihrer Demokratenarmee. Er weiß nicht, dass sein Leben absurd ist. Die Demokraten hingegen spüren die Schieflage. Andererseits gilt weiter, Augen zu und durch. Es bleibt ohnehin bloß die Flucht nach vorne. Sie wollen die Vereinigung mit Hecker und Struve, erklärt Emma, keinen improvisierten und isolierten Streich. Es wäre doch ein Jammer, wenn so viel guter Mut und so viel Kraft verloren gingen. Bestimmen Sie, Herweg, möglichst schnell Tag, Ort und Stunde des Rendezvous, fordert Emma. Ob alle gut bewaffnet seien? Und wie, will Hecker wissen. Damit steht es leider bis jetzt noch kläglich, gesteht Emma. Man müsse sich welche auf revolutionärem Weg zu verschaffen versuchen. Emma typisch fügt sie hinzu, das ist ohnehin immer das Sicherste. Doch Hecker will immer noch keinen Zusammenschluss. Lieber spannt er Emma gleich selbst als Botschafterin ein. Sie soll zu W. nach L. Damit ist vermutlich Oberbefehlshaber Willig gemeint. Sagen Sie ihm von mir, dass er sich mit seiner Mannschaft Monat, den 17., in Bewegung setzen soll. Dann bittet Hecker sie, zu Wirt M. in G. zu reisen. Der hat ebenfalls mehrere hundert Mann, auf die man rechnen kann und die sich auf die erste Nachricht von W. mit ihm vereinigen müssen. Komplexe Anweisungen, komplizierte Pläne. Und es geht weiter. Dann suchen sie Becker auf, der an der Spitze der Deutschen in der Schweiz steht, und verabreden mit ihm, dass er sich ohne Aufschub den beiden übrigen Korps anschließt und so Herweg dem Rheinübergang möglich macht. Endlich kommt die Legion ins Spiel, wenn auch erst am Ende eines langen Ereignisreigens. Auf Wiedersehen und ein glückliches Wiedersehen, bescheidet Hecker noch. Das war's. Das Gespräch ist vorbei. Kurz vor dem Abmarsche von Engen kam eine Dame an, welche sich als Frau Herweg zu erkennen gab. So erinnert Hecker die Begegnung. Ich teilte ihr meine Ansicht mit, dass, obwohl die Legion, welche sich unter Anführung ihres Gatten aus Frankreich angekündigt hat, aus lauter Deutschen bestehe, dennoch dieselbe nicht nur der Regierung den Vorwand zu den reaktionären Maßregeln abgegeben habe, sondern auch den Bürgern selbst damit Angst gemacht und eine Menge grundloser Besorgnisse, was sie alles von der Legion zu befürchten hätten, mit Erfolg eingeflößt worden seien. Tatsächlich macht die massive Propaganda den demokratischen Heeren täglich zu schaffen. Die Menschen erwarten Diebs und Raubgesindel, auf Brand und Plünderungen bedachte Horden. So dass ich es selbst in verschiedenen Orten, wo wir Halt machten, vernehmen musste, dass man sich eine ganz andere Vorstellung von uns gemacht und uns für eine Art Räuberbande gehalten hat. Noch jetzt, am Abgrund stehend, gilt die strenge demokratische Moral. So unglücklich es für die Legion sei, man müsse die Erhebung von innen heraus bewerkstelligen. Erst wenn in Deutschland Resultate erzielt worden seien, dann werde der Anschluss unserer deutschen Mitbürger an das Revolutionsheer von wesentlichem Erfolge sein. Das war es von Heckers Seite aus. Mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen ziehen er und seine Mannen davon. Das Heckersche Korps. 800 Mann. Emma erledigt die ihr von Hecker übertragenen Aufgaben mit einer Kutsche bei miserablem Aprilwetter, sintflutartigen Regen vor allem. Und siehe da, ein paar Dinge bewegen sich tatsächlich, zumindest eventuell, nach einigem Hin und Her. Es soll zur Vereinigung von diversen Korps kommen und irgendwie ganz am Ende, kurz vor dem finalen Sturm auf Karlsruhe dann, zum offiziellen Ruf nach der Demokratischen Legion, zur Vereinigung. Man werde ihnen eine Depesche ins Lager der Legion nach Straßburg schicken, mit der genauen Bestimmung Tags, Orts und der Stunde unseres Rheinübergangs. Auf dem Rückweg nach Straßburg reist Emma über Heidelberg. Dort teilen ihr Republikaner mit, dass 1200 Leute bereitstehen, um auf Signal Heckers nach Karlsruhe zu marschieren. Emma ist aufs Neue motiviert, so stark, dass sie schnell 900 gute Büchsen organisiert. Herrliche Nachrichten, frohlockt sie. Dann kann's losgehen. Nichtstun in Straßburg. Um den 16., 17. April. Von wegen losgehen. Die Hochgefühle sind schnell verflogen. Die Demokratenarmee am Rhein hat fast keinen Proviant mehr und die Gastfreundschaft der Straßburger Behörde geht zur Neige. Noch schwerer auszuhalten ist ein anderer Mangel. Die fest verheißenen Depeschen der Heckerschen Korps bleiben aus. Wieder sind sie isoliert. Über Tage wissen sie nicht, was auf der anderen Rheinseite vor sich geht. Niemand weiß es, auch drüben nicht. Die spärlichen Zeitungsnachrichten sind lückenhaft und alt. Gibt es die Freiheitsheere überhaupt noch? Sind Hecker und Struve frei? Leben sie noch? Nur Hiobsbotschaften kommen immer durch. Frankreichs Regierung drängt auf die Zerschlagung der Legion, will nicht mehr mit ihr assoziiert werden. Jetzt hat ihnen sogar ihre Exilheimat die minimale Unterstützung aufgekündigt. Gerade versammelt Georg Herwig die Männer, um eine motivierende Ansprache zu halten, als etwas passiert. Einer der treuesten Offiziere stürzt atemlos zur Tür herein und ruft: »Wir müssen noch heute aufbrechen!« Gerade sei er Zeuge einer Verhaftung gewesen und der Verhaftete, als man ihn fortschleppt, ruft noch laut: »Sag Herwig, dass er schnell mit den Deutschen kommen soll! Hecker steht bereits vor Freiburg und erwartet ihn!« Die Hüte der Mannschaft fliegen in die Luft. Die Herwigs sind jedoch skeptisch. Das Ganze könnte eine Falle sein. Nach kurzer Beratung wollen sie einen Kundschafter schicken, der die Lage in Freiburg sondiert. Auf wen die Wahl fällt, ist klar. 1,5 Stunden später reist Emma erneut ab. Die Zeit drängt. Die Schlinge zieht sich zu. Von Kandern geht es mit rund 800 Mann und klingendem Spiel nach Geisingen. Zwischendurch werden militärische Übungen abgehalten. Hecker macht sich Mut. Wirklich zum Erstaunen, mit welcher Schnelligkeit und Leichtigkeit die Bewegungen ausgeführt wurden. So dass alles, im Fall wir auf Widerstand stoßen würden, einen günstigen Erfolg versprach. Das klingt beinahe putzig. In Geisingen Mittagsrast, dann weiter nach Donaueschingen. Eine sichere Bank für die Republikaner. Hecker erwägt gar, die gut befestigte Stadt zur republikanischen Basis zu machen. Schließlich ist hier unlängst noch alles hochgekocht. 10.000 haben, von den Württembergern okkupiert, den Eid auf die Erhebung geleistet. Besser, Hecker und Struve bestürmt, endlich loszuschlagen. Doch kaum dort angelangt, erfährt Hecker, dass statt gehofften Tausenden nur zwischen 200 bis 300 Bewaffneten in der Stadt sich befänden und dass die Struves mit ihrem Zug auf der anderen Seite der Stadt von ein paar tausend kampferprobten württembergischen Soldaten gestellt worden sind. Struve verhandelt just mit dem Kommandanten und dem Bürgermeister, der die Verwüstung der Stadt befürchtet. Am Ende rücken die Württemberger in Donaueschingen ein, während die Struves fliehen. Genau das tut Heckers Zug auch. In einem Nachtmarsch geht es zwischen Sümpfen und Bergen Richtung Niederöhringen, wo man sich eine Viertelstunde Ruhe gönnt. Es war ganz knapp, fast hätte man sie gehabt. Schnee bedeckt die Berge und die Täler, die Stimmung sehr gedrückt. Alle sind am Ende. Nicht wenige Kämpfer verlassen den Trupp. Spione werden entdeckt. Auch ihnen wird, dem demokratischen Kodex gemäß, kein Haar gekrümmt. Irgendwann ist Sonntag, der 18. April. Chaos überall. Eine Kakophonie aus hätte, wäre, könnte. Die Württemberger sind dem Heckerzug weiterhin dicht auf den Fersen. Man weicht nach Glashütte aus. Bei Glashütte hielten wir einen Moment, denn nun sollte erst der schlimmste Teil des Wegs kommen. War es auf diesen Höhen des Feldbergs schon empfindlich kalt, so begann nun ein Regen, Schnee und Hagelsturm, wie ich ihn kaum je erlebt habe, so dass alle durch und durch geweicht wurden. Der Wind brauste, dass es uns selbst umriss, die Bäume beugten sich, schlugen die Wipfel zusammen und krachten. Dennoch, Während es weiter nach Bernau geht, hält sich die Moral in der Truppe. Gleich, als wollten sie dem Himmel trotzen, stimmten die Männer ein Lied der Freiheit an, riefen sich Scherzworte zu oder spotteten über unsere Not. Ein Bote kommt und kündigt zwei Abgesandte des 50er-Ausschusses an. Bitterer kann die Ironie nicht sein. Eigentlich müsste Hecker selbst einer davon sein. Es sind die beiden Friedenstauben, Spatz und Venedei, die auch die Herwegs aufsuchen. Hecker trifft sie in Bernau. Nicht unklug machen Spatz und Venedei erst einmal eine tiefe Verbeugung und loben seine Verdienste. Letztlich wollen sie ihn aber zum Aufgeben überreden. Hecker erklärt stolz: »Wir seien in der Rat- und Tatenlosigkeit der Zeit, wo man das deutsche Land mit Reden zu flicken gedachte, für die Befreiung unseres Volkes von dem Elende von 34 Fürsten mit dem Schwerte ausgezogen und wollten dabei beharren.« Die Friedenstauben drehen ab, flattern zurück nach Frankfurt. Emmas zweite Mission. Emma merkt schnell, in Freiburg findet man keine Spur von Hecker. Sie wird von Polizeispionen verfolgt, will trotzdem eine Nacht in der Stadt bleiben und bekommt weitere Hinweise auf Heckers Aufenthaltsort, die meisten ominös. Dann heißt es, Hecker sei eventuell in Mülheim. Der Tipp scheint glaubwürdig. Doch als Emma dort ankommt, weiß man fast nichts. Nur neue vage Hinweise. Lörrach, Kandern oder doch L-Punkt? Ja, am ehesten L-Punkt. Nur drei kleine Stunden. Nach weiteren Irrfahrten trifft sie Hecker in Kandern. »Sie sind's, Frau Herwig. Wir sitzen in der Mausfalle.« So sein herzlicher Gruß. Nichts mit Attacke und Offensive. »Von allen Seiten zieht sich das Militär zusammen. Das wird einen heißen Kampf geben.« Es ist später Abend. Sie gehen in das Wirtshaus, wo auch die Männer lagern. »Die vollste Anarchie in Betreff der Kleider und Waffen«, notiert Emma. Die Stube ist urgemütlich, eine höhlenartige Welt ganz aus Holz, das durch den Ofen, Tabak und den aufgeregten Atem unzähliger Gespräche über die Jahre dunkel geworden ist. Auf Hecker, für gewöhnlich von souveräner Ruhe und Bestimmtheit, überträgt sich die Gemütlichkeit nicht, im Gegenteil, er ist mit den Nerven am Ende. Mit Hecker war den Abend nicht viel anzufangen. Wollte man ihn 5 Minuten auf dieselbe Stelle fixieren, so schlug er wie eine Flamme in die Höhe und verschwand. Sie stellt ihn trotzdem und es kommt zum Gespräch. Emma will eine Antwort, bitte keinen Aufschub mehr. Entweder verhungern, auseinandergehen oder wir müssen uns ihnen in kürzester Frist anschließen, sagt sie. Antwort? Sagen Sie Herwig, rufen könne ich ihn nicht. Aber wenn er kommen wollte, so recht bald und in recht großer Zahl, so soll's mir lieb sein. Aber ein paar Tage müssen sie noch warten. Emma soll Näheres mit einem Stabsoffizier besprechen. Bedenkt wohl, dass die Männer unserer Legion nur um mit euch zu kämpfen die weite Reise unternommen und dass sie auf den Barrikaden von Paris mitgefochten und vor den euren die Erfahrung voraus haben, mit wie geringer Anstrengung man ein König fortschafft. Das sagt Emma zu dem Offizier. Emma, es ist der einzige Moment, vergisst bei dieser Bemerkung selbst für einen Augenblick die Realität. Nichts an der Wirklichkeit, in der sie sich befindet, ist Paris. Nichts ist revolutionär. Und die Antwort des jungen Offiziers ist deprimierend. Sie wissen, wie unpopulär Ihre Sache dank der vielen lügenhaften Zeitungsberichte hier geworden, dass die deutschen Arbeiter aus Paris überall als fremde Eindringlinge betrachtet werden. So infam, so abgeschmackt diese Gerüchte sind, sind die dennoch ins Volk gedrungen. Nadelstiche in Emmas Herz. Dann besprechen sie das Nähere. Um den 20. April ist ein großer gemeinsamer Einmarsch aller Züge in Freiburg geplant, wo vormittags auf 11 Uhr eine Bürgerversammlung angesetzt ist. Weit nach Mitternacht fährt Emma zurück nach Freiburg. Was sie auf dem Weg dorthin sieht, massive Truppenbewegungen. Es nahm kein Ende. Jeden Augenblick kam neue Verstärkung, denn die Eisenbahn ruhte während der ganzen Nacht nicht. Gagan fragt nach Hecker. Direkt über Kandern geht die Westrampe zum Scheideckpass ab, zieht sich über 5 Kilometer durch den dunklen Schwarzwald, Auch bei Tageslicht wirkt er hier wirklich fast schwarz. Es ist der 20. April. In Mannheim geben die letzten Bürger ihre Stimmen fürs Nationalparlament ab. Eine Mehrheit stimmt für Hecker, der aus Mannheim hat fliehen müssen, vor 11 Tagen. Heute flieht er wieder. Diesmal mit seinem gesamten Trupp vor den Häschern, die ihn seit Donau-Esching im Nacken sitzen. Jetzt aber hat Hecker das Fliehen satt. Man bezieht dicht vor Kandern Stellung, dort, wo es auf den Pass hochgeht. Die Verfolger halten ebenfalls an, warten weiter unten. Nun folgen quälende Stunden, in denen nichts geschieht. Dann wird Hecker zugerufen, Gagan wolle ihn sprechen. Gagan? Im ersten Moment glaubt Hecker, sich verhört zu haben. Doch nein, Gagan stimmt schon. Doch es ist nicht Heinrich, sondern sein ältester Bruder. Friedrich von Gagan, der älteste der 7 Gagan-Brüder. Der Bund hat ihn zum Hecker-Jäger bestimmt. Ausgerechnet er soll Hecker ausschalten. Heinrich von Gagans gefährlichsten Gegenspieler. So eine Schmonzette traut sich nur die Wirklichkeit. So wie Heinrich die Verkörperung des neuen Machtsystems ist, ist Friedrich der Platzhalter des alten, monarchischen. Vereint sind beide Systeme im Kampf gegen ihren ärgsten Feind, das demokratische Prinzip. Friedrich, erst Jurastudent, dann Offizier, kämpft mit Österreich gegen Russland, 1813 in den Befreiungskriegen gegen Frankreich, 1815 in Waterloo. Von den Franzosen verwundet, steigt er in der militärischen Hierarchie rasant auf, wird Brigadekommandeur in Nordholland. Er gilt als gewitzter Stratege, ein Talent, das in der Familie liegt. Als die Revolution losgeht, bricht er sofort von Holland nach Frankfurt auf. Dass dieser starke, kluge, belesene Mann sich bereit erklärt, die Anti-Hacker-Mission anzutreten, hilft dem Bund und den südwestdeutschen Regierungschefs aus der Klemme, denn die Aufgabe ist unpopulär. Keiner will den beliebtesten Volksmann Deutschlands zur Strecke bringen müssen. Schon am 13. April, dem Tag des republikanischen Waffenrufes, wird Friedrich Gagan von der badischen Regierung und dem Großherzog zum Kommandeur des 8. Korps der Bundesarmee bestimmt, verziert mit dem Rang eines Generalleutnants. Der Bund gibt dazu einen Tag später sein Okay. Doch in der badischen Armee kommt die Berufung nicht gut an. Viele Offiziere drohen mit Austritt. An der Sache ändert das nichts, nur an der Aufstellung. General Gagan holt hessische Soldaten in die ersten Reihen. Die badischen, anfällig für Fraternisierung, werden nach hinten verlegt. Wobei die Spannungen dadurch nicht behoben sind. Die badischen Truppen verhalten sich störrisch und passiv. Teils bedrohen sie hessische Mitkämpfer. Doch zum erhofften Übertritt größerer Gruppen badischer Soldaten zu den Demokraten kommt es nicht. Die Deutsche Demokratische Legion betritt Heimatboden. Samstag früh Treffen in Bansenheim. So lautet die Verabredung der Herwegs mit Hecker. Und die Herwegs sind mit ihrer Legion auch da. Die französische Eisenbahn hat die Männer mit einem behördlich genehmigten Sonderzug transportiert, 800 Mann in einen Waggon gepfercht. Aber in Bansenheim ist niemand. Sie warten den gesamten Vormittag, warten 2 geschlagene Tage. Schlechtes Omen, notiert Emma, buchstäblich an den Fingernägeln kauend, ungeduldig, nervös, ausgezehrt. Dann endlich eine Botschaft, wenn auch nicht von Hecker. Kommen Sie so schnell wie möglich nach Tottnau. Dort stehe ich mit 3000 Mann und erwarte Sie. So Heckers Kommandant Siegel. Sobald unsere Legionen vereint sind, schließen wir uns dem Heckerschen Korps an und ziehen zusammen vor Freiburg. Waffen und Munition finden Sie bei uns. Mitten in der Nacht erreicht die Herwegsche Legion ziemlich entkräftet eine bestimmte Stelle am Rhein. Hier liegen für sie bereitgestellte Kähne, mit denen sie übersetzen. Nach Jahren, Jahrzehnten für manche, betreten sie wieder Heimatboden. Eine milde, sternenhelle Nacht. Die Nachen glitten schnell und ruhig über dem Wasser hin, erinnert Emma. Bis sie uns alle glücklich ans Ufer getragen hatten, dämmert auch der Tag. Vive la République! Als der kleine badische Militärposten sie kommen sieht, rennt er davon. Die Legion marschiert Richtung Kandern. Gagan und Hecker über dem Gebirgsbach. Ich stieg den Weg herab, erzählt Hecker, begleitet von mehreren republikanischen Anführern, und traf mit Gagern auf der Mitte einer vor der Stadt Kandern befindlichen Brücke zusammen. Eine alte, steinerne Brücke, darunter der reißende Gebirgsbach. Die beiden Männer stehen sich dort allein gegenüber. Das Rauschen zwingt sie, laut zu sprechen. Das hätten sie aber bestimmt auch so getan. »Sie, das heißt die Republikaner, müssen die Waffen niederlegen«, befiehlt Gagern. Er hält inne, die Stirn in Falten. »Sie sind ein gescheiter Mann, aber ein Fanatiker.« Gagern kommandiert in bürgerlicher Kleidung, inszeniert sich als Volksgeneral. Er trägt den Ordonnanzsäbel über seiner patrizischen Straßenkleidung, dazu eine leichte grüne Mütze. Der Bund, sein Auftraggeber, hatte extra darum gebeten, die Operation in bürgerlicher Kleidung zu erledigen. »Wenn die Hingebung für die Befreiung eines großen Volkes Fanatismus ist, dann mögen Sie diese Handlungsweise also bezeichnen«, sagt Hecker, der ebenfalls bewaffnet ist. »Dann gibt es aber auch einen Fanatismus auf der anderen Seite, dem Sie dienen.« Gagern schweigt. »Übrigens«, fährt Hecker fort, »bin ich nicht hier, um darüber zu streiten, sondern frage Sie, ob Sie mir sonst noch etwas mitzuteilen haben.« Der General schüttelt den Kopf, aber erklärt, »so werde ich mit aller Strenge gleich einschreiten.« Sie einigen sich auf eine Vorbereitungsfrist von 10 Minuten. Dann müssen die Truppen bereit sein. Gefallen, nicht ermordet. Die Kämpfer eilen den Pass hinauf. Eine ganze Stunde laufen sie. Dort oben ist ihre Position besser. Als stünde David im Kampf gegen Goliath zumindest auf einem Stuhl. In einiger Entfernung die verfolgenden Linientruppen, die Hessen voran, erinnert Hecker. Blaue Uniform mit knallroten Schulterstreifen, hohe Stoffhüte mit einem hellen Kinnriemen fixiert, eckige Tornister. Das Wichtigste, glitzernde Bajonette, Säbel. Die Republikaner laufen bis zur Bergspitze, sind kampfbereit. Als das hessische Fußvolk in Sichtweite kommt, beginnen die Republikaner, Mützen und Hüte zu schwingen. »Kein Bürgerblut vergießen«, rufen sie aus vollen Lungen. »Ihr seid unsere Brüder. Es lebe die Freiheit. Tretet in unsere Reihen.« Einige Republikaner gehen mit gesenkten Waffen auf die Soldaten zu. Einer schwenkt die nationale Fahne, was bei manchen Wirkung zeigt. Auch aus den Soldatenreihen bewegen sich Einzelne vor in friedlicher Absicht. Bevor die Stimmung kippt, prescht Gagern mit einem Oberoffizier nach vorne und scheucht die Abtrünnigen zurück ins Glied. »Legt die Waffen ab und geht nach Hause!« brüllt Gagern in Richtung der Freiheitskämpfer. Er hält einen Moment inne, dann zieht er seinen Säbel und kommandiert: »Vorwärts!« Augenblicklich erfolgt soldatisches Pelotonfeuer. Dann schießen die Republikaner zurück. »Erst nachdem von Gagernscherseits gefeuert wurde, feuerten unsere Leute.« Hecker erinnert und erklärt das sehr genau, denn der exakte Ablauf wird für ihn und für seinen Ruf eine große Rolle spielen. Der Erste, der getroffen zu Boden fällt, ist nämlich General Friedrich von Gagern. Er steht mit seiner grünen Mütze ja auch allein in vorderster Linie, ein perfektes Ziel. Die Szene ist auf vielen zeitgenössischen Bildern festgehalten worden. Im Hintergrund Bergreihen, der Kirchturm von Kandern, die Rebellen hinter Bäumen und Felsen mit ihren groben Flinten, ein paar wehende Deutschlandfahnen, gegenüber die stramm soldatischen Hundertschaften mit spitzen Bajonetten. Gagern, die Hand an der Brust, stürzt getroffen vom Pferd. Die Bilder weichen je nach politischer Einstellung erheblich voneinander ab, wobei die schriftlichen und mündlichen Schilderungen noch viel krasser differieren. Sofort sind gegensätzliche Versionen in Umlauf. Hecker schreibt rasch einen offiziellen Bericht. Er weiß, wie das mit den Gerüchten und Lügen ist. Er lässt alles penibel von mehreren Zeugen schriftlich belegen. Der Konstanzer Ehrenmann Karl Kaiser, selbst anwesend, schreibt einen offenen Brief, der in einigen Zeitungen erscheint. Aber das alles hilft wenig. Selbstredend werden die Berichte von dem Geschehen nie völlig zu überprüfen sein. Wer hat zuerst geschossen? Soldaten oder Demokraten? was die Märzregierung Badens und des gesamten Südwestens, die Ordnungspartei, die Deutsche Zeitung dann aber starten, ist eine systematische Kampagne, die die Franzosen, Freischärler und Terroristenmärchen noch einmal übersteigt. Es wird behauptet, General Gagan sei einem Meuchelmord zum Opfer gefallen. Hecker höchstpersönlich habe ihm, schon auf der Brücke, nach dem friedlichen Gespräch, in den Rücken geschossen. So muss es doch gewesen sein. Wie sonst könne man erklären, dass ein fähiger Militär wie Gagan Waterloo überlebt, aber nicht das lächerliche Scheideck? Ein ehrenvoller, heldenhafter Patriot, der Deutschland von Napoleon befreit hat, wird hinterrücks von einem ruchlosen Demokraten gemeuchelt. Wir haben es euch doch gleich gesagt! Hecker bricht fast zusammen unter der falschen Anklage. Es ist also eine wahre Schändlichkeit, behaupten zu wollen, Gagan sei beim Parlamentieren erschossen worden, und kein Ehrenmann, mag er auch mein politischer Feind sein, wer wird je glauben, dass Republikaner, dass ich fähig sei, einen Meuchelmord auch nur durch Zusehen zu gestatten, geschweige denn ihn zu verhehlen oder zu verteidigen. Dafür bürgt mein ganzes Leben. Der umgekippte liberale Säuron wird die Behauptung jedoch sogar im 50er-Ausschuss als wahre Tatsache darstellen, um den politisch Toten noch toter zu machen, damit er bloß nicht als heldenhaftes Gespenst in der Paulskirche beginnt zu wirken. Wilde Flucht. Bald nach dem Beginn des Schießens am Scheideck wird eine Kampfpause eingelegt und die Republikaner geben die Leiche des Generals heraus. Dann geht es weiter. Von einem Gefecht kann man eigentlich nicht sprechen. Innerhalb kürzester Zeit ist es vorbei. Die Übermacht ist zu groß, auch wenn die badischen Soldaten, die mit Absicht in der hintersten Reihe postiert sind, mit Absicht in die Luft schießen. Die Demokraten werden schnell zersprengt. Es gibt rund ein Dutzend Tote und Schwerverletzte auf beiden Seiten. Wer kann, flieht. In kleinen Gruppen oder allein. Auch Hecker entkommt, wird aber sofort verfolgt. Eine Riesenaktion startet. Wie durch ein Wunder entgeht er den Häschern, wenn auch nur ganz knapp. Spät nachts kommt er an ein einsames Bauernhaus. Nur eine alte, weißhaarige Frau ist daheim, die sich ihre Haare kämmt. Eine Szene wie in einem von Grimms Märchen. Ohne Umstände sagte ich ihr, dass ich einer der bei Kandern Versprengten sei und wie ich heiße. »Ich will euch ein Glas Wein holen und Brot auch«, war die Antwort. Der besiegte Kämpfer kommt kurz zu Atem. Als Bauer verkleidet, schafft er es dann in die rettende Schweiz, wo auch Willig und andere Freunde ankommen. Am nächsten Tag geht es nach Basel. Hecker hofft, von Struve und den anderen zu hören, um sich ihnen anschließen zu können. Vergeblich wartet er auf Nachrichten. Er versucht, zurück nach Deutschland zu kommen. Unmöglich. Die Sache ist den Schweizer Behörden zu heiß. Sie verwehren ihm die Ausreise. Also erst einmal hierbleiben in Muttenz, im Baselland. Hiobs Botschaften für die Legion. 22. April, 2 Uhr nachts. Halb ohnmächtig vor Erschöpfung erreichen die Herwigs und ihre Legionen über versteckte Wege Kandern. Schlimme Nachrichten erwarten sie. Hecker wurde besiegt. Sie erfahren von dem Gefecht und der Flucht. Eine Katastrophe. Die Gegend wimmelt nur so von hessischen, nassauischen und württembergischen Soldaten. Sie selbst, macht man ihnen klar, schweben in höchster Gefahr, müssen unverzüglich weitermarschieren. Ein Ortskundiger führt sie über entlegene Gebirgskämme, 24 Stunden ohne Pause. Auch in Mulden wollen sie nicht kampieren, fürchten soldatischen Zugriff. Erst hoch oben im Schwarzwald rasten sie kurz bei Speck und Brot. Die nächste Hiobsbotschaft, auch Siegels und Struves Truppen sind vernichtend geschlagen worden. Sie haben nicht auf die Legion gewartet, sondern sind direkt auf Freiburg los. Der Grund? Missverständnisse aller Art und Verzögerung von Depeschen. Bei Freiburg ist es dann zu einem desaströsen Gefecht gekommen. Nur 30 Mann sind übrig, alle anderen geflohen, gefangen, tot. Alles ist mit einem Schlage vernichtet, schreibt Emma. Struves 300. Struves Truppe, von Donaueschingen aus, ist ebenfalls am 13. April losgezogen, ähnlich deprimiert wie die anderen Freiheitsarmeen. Wir hofften, dass der Zug, welcher von Donaueschingen abgehen sollte, 1500 bis 2000 Mann stark sein sollte. Allein es waren kaum 300 Mann zusammengebracht, notiert Amalie in ihren Erinnerungen. Zu allem Unglück werden sie sofort angegriffen von einer schlagkräftigen württembergischen Militäreinheit. Die Demokraten müssen Hals über Kopf fliehen, vergessen dabei die Munition. Amalie, Struves Emissärin, kehrt zurück, um die von den Freiheitskämpfern in der Eile zurückgelassenen Munitionskisten und sonstige Effekte zu holen. Eine waghalsige Aktion mit gutem Ausgang. Der kleine Kutscher fuhr schnell zu, und so kamen wir unangefochten auf der einen Seite zur Stadt hinaus, während die Württemberger von der anderen Seite in dieselbe einrücken, schreibt sie. Jetzt folgt das Kreuz und Quer des kleinen Freiheitsheeres, wie bei allen anderen, traurig und ergreifend zugleich, so Amalie. Das Wetter ist schlecht, die Straßen sind matschig. Den ganzen Vormittag hatte Regen und Schnee zu fallen nicht aufgehört. Trotzdem ziehen die wackeren Republikaner mit wehenden Fahnen und unter Trommelschall und mit entschlossener Haltung. Zumindest mit ihren Formulierungen halten die Demokraten den Kopf oben. Einmal fährt Amalie für Erledigungen ein Stück voraus. Sie kehrt im Stühlinger Wirtshaus ein. »Ah, Frau Herwig«, wird sie achtungsvoll begrüßt. Amalie klärt die Verwechslung zunächst nicht auf, doch als sie das Fleisch beim Essen ablehnt, wird sie schließlich erkannt. So berühmt sind die Struves, man kennt sogar ihre vegetarische Konfession. Bald fährt Amalie nach Freiburg, das ja eingenommen werden soll. Auf ihrem Sondierungsausflug trifft sie am 18. April abends dann tatsächlich, wenn auch bloß zufällig, Emma Herwig. »Sie beklagte sich bitter darüber«, erinnert sich Amalie, »dass die wackere Schar tatenlos jenseits des Rheins gehalten, statt dass sie von den Republikanern diesseits des Rheins aufgefordert würde, an dem deutschen Befreiungskampf teilzunehmen.« Gustav Struve hat in diesem Punkt mittlerweile eine andere Meinung als Hecker. Hecker würde zu viel Rücksicht auf die von der Reaktion ausgestreuten lügenhaften Gerüchte nehmen. Auch Struve absolviert eine Volksversammlung nach der anderen. Überall wird er freundlich empfangen und überall macht man ihm Versprechungen, die sich nicht erfüllen. Sein Heer bleibt winzig. Um vielleicht Hecker zu treffen, zieht man am 20. April nach Lörrach. Doch Fehlanzeige. Beim Weitermarsch nach Steinen erfährt Struve von der Niederlage. Am liebsten würde er sich aufmachen und die Versprengten einsammeln. Doch das nächste Übel kommt sogleich. Der Feind rücke von Schlechternhaus auf Steinen los, und zwar in großer Übermacht. Alle sind mit den Nerven am Ende, körperlich völlig ausgezehrt. Sie besitzen nicht den Hauch einer Chance. Struve muss mit dem Führer der Truppe parlamentieren. Erhobenen Hauptes geht er den Truppen entgegen. Das Gefecht hatte bereits begonnen, als Struve sich den Vorposten der fürstlichen Partei näherte. Die Gespräche gehen eine Weile und bleiben ergebnislos. Sie sollen sich ergeben. Struve weigert sich. Er kehrt zurück und fand jedoch daselbst keine drei Mann mehr in Ordnung beisammen. Die Männer haben es mit der Angst zu tun bekommen. Die ganze Schar hatte sich nach allen Richtungen hin zerstreut. Und nun? Unter diesen Umständen blieb nichts anderes übrig, als dem Feinde die Verfolgung der unsrigen möglichst zu erschweren. Der kleine Rest Freiheitsarmee, ein paar Mann, zerstört eine Brücke, über die die Truppen ziehen müssten. Dann hauen sie nach Rollingen ab. Dichter Regen peinigt sie, und die Hoffnung auf Verstärkung zerschlägt sich, weil die 1200 Mann gut bewaffneter Volkswehr unterdessen von Heckers Niederlage erfahren haben und die Beine in die Hand nehmen. Die letzten Gefährten kommen in einem Wirtshaus in Brand zusammen, beraten. Man sollte die Nacht in Steinen auf Schweizer Gebiet zubringen und von dort aus am folgenden Morgen weiter sehen, was geschehen kann. Beim Überqueren einer Brücke bei Säckingen, direkt an der Grenze, Struve ist mit zwei Begleitern unterwegs, werden alle drei von bewaffneten Gendarmen und Zollwächtern angehalten und in das Gefängnis abgeliefert. Wortkarg erzählt, aber der Inhalt ist dramatisch. Struve sitzt im Knast. Am nächsten Morgen rücken Württemberger ein und wollen ihn mitnehmen. Doch ein republikanisches Wunder geschieht. Die Bürger des Ortes befreien die Gefangenen und bringen sie in die sichere Schweiz. Das Dumme, die Nachricht von der Verhaftung, nicht die von der Befreiung, die Korrektur Dauertage, verbreitet sich in ganz Baden. Natürlich erreicht sie auch die am Boden zerstörte Amalie in Freiburg. Zu dem Zeitpunkt ist Struve längst wieder frei, nur weiß sie es nicht. Du Hund! Struves Schicksal. Struve begibt sich mit seinen Gefährten nach Rheinfelden. Am nächsten Tag, dem 22. April, gelingt es ihm, heimlich wieder ins Badische zurückzukehren. Er gibt nicht auf, schließlich hat er gerade ein Wunder erlebt. Und vielleicht hilft die Nachricht seiner Verhaftung ja sogar einmal, lässt das erstorbene revolutionäre Momentum aufleben. Zufällig trifft Struve auf den Rest von Heckers Zug, zusammen sind es jetzt 200. Sie bekommen Nachricht von Kommandant Siegel, alle Trupps sollen in Tottnau zusammengeführt werden. Siegel, erfährt Struve, hat Großes erreicht, hat 3000 Mann versammelt. Das hat es noch nicht gegeben. Wendet sich das Blatt? Siegels Plan, rasch Freiburg einnehmen, wo Amalie Sondierungsgespräche mit den ansässigen Republikanern führt und Siegel schon seit dem 21. April hinmarschiert, unterwegs verstärkt durch weitere Kämpfer, 200 Büchsenschützen darunter. Am Morgen des 22. April haben sie Schönau erreicht. Jetzt muss es schnell gehen, bevor der Feind ihre Absichten durchschaut. Ihr Zug ist jetzt gut sichtbar. Mittags erfahren sie vom dortigen Pfarrer, dass das nahe feindliche Militär 20.000 Mann stark sei und bald angreifen will. Siegel entscheidet, selbst in die Offensive zu gehen, um zumindest die Überraschung auf seiner Seite zu haben. Er begibt sich nach Tottnau, das Struve frühmorgens erreicht, hier besprechen sich die Männer. Es wird beschlossen, dass Struve mit einer Gruppe Wehrmänner vorauszieht, um die Lage auszukundschaften. Siegel will letzte Schlachtvorbereitungen treffen, vor allem sich mit Heerwegs deutscher Legion vereinen. Über schneebedeckte Höhen zieht Struves Trupp Richtung Freiburg. Sie treffen auch Freiburger Republikaner, die sagen, der Moment ist günstig, gerade jetzt kann man die Stadt noch leicht einnehmen. Struve, ein militärischer Laie, bespricht sich mit seinen Männern. Sie wollen es wagen, treffen jedoch schon am Fuße des Sternenwalls auf den Feind. Struve will unterhandeln, da die Führer der Republikanischen Partei schon früher verabredet haben, immer zuerst eine gütliche Verständigung zu versuchen, bevor zu einem Angriffe mit Waffengewalt geschritten würde. Alles ist zeremoniell. Ein Begleiter Struves hat ein schwarz-rot-goldenes Fähnlein in der Hand, ein anderer schwenkt die weiße Fahne. »Fort! Fort, du Hund!« empfängt der kommandierende Struve. Das ist ein Eklat, geht gegen jeden Kodex. Einer von Struves Freiheitskämpfern zieht die Waffe und schießt auf den Kommandierenden. Aber die Waffe zündet nicht. Dafür wird prompt zurückgefeuert, was leider gut klappt. Struve und die Seinen retten sich hinter schützende Bäume. Das Gefecht ist zu Ende, bevor es beginnt. Das Militär überrollt die Republikaner. In diesem Augenblick kommt Siegel, doch hat er nicht mehr 3000 Mann dabei, sondern 50. Als ich nämlich im Lager der Freiheitskämpfer herumgesprochen hatte, dass ihnen 20.000 Soldaten gegenüberstehen, sind die meisten nach Hause gegangen. Die verbliebenen, tapferen 50 werden nun ebenso überrollt wie Struves Leute. Viele sterben. Mit diesem Gefecht, so Struve lapidar, endete die erste republikanische Volkserhebung in Baden. Daran ändert auch ein mutiges, revolutionäres Nachspiel in Freiburg nichts. Am 25. April geht Struve über die Schweizer Grenze ins Exil. Die letzte Patrone verschossen. Das Ende der Deutschen Demokratischen Legion. Hoch oben im Schwarzwald verzweifeln Emma, Georg und ihre ausgelaugte, miserabel bewaffnete Freiheitsarmee bei Temperaturen weit unter Null. Die 675 Mann sind die Letzten, alle anderen sind besiegt. Nun jagen die Zehntausenden Soldaten nur noch sie. Was tun? Die Herwegs wollen kein Himmelfahrtskommando befehligen. Es ist keiner unter uns, dichtet Georg aus dem Stegreif, der nicht bereit wäre, alles für alles zu wagen, aber nicht alles für nichts in die Schanze zu schlagen. Anders formuliert, wenn der Einzelne à tout prix sterben will, so ist das eine Privatliebhaberei wie eine andere. Und er mag mit seiner Person nach Belieben verfahren, aber mit dem Leben vieler hundert Menschen auf dieselbe Art verfahren zu wollen, hieße einen offenbaren Mord zu begehen. Ein ehrenvoller und schneller Rückzug ist die einzige Option. Flucht in die Schweiz und sich dann dort neu sammeln, so geht der Beschluss des Demokratischen Komitees, von Herwegh bei wichtigen Entscheidungen stets einberufen. Als geeignetster Grenzübergang wird Rheinfelsen ausgemacht. Weil die Kavallerie die Täler besetzt, weichen die Demokraten auf die höchsten Gebirgspfade aus, bis an die Knöchel durch Schnee und Eis stapfend. Am Abend des 26. April kommen sie in Zell an. Trotz großer Erschöpfung ist mehr als eine kurze Verschnaufpause nicht drin. Sternloser hatte ich den Himmel nie gesehen. Er hing wie eine schwarze, dichte Masse finster über uns, die dem kleinsten Lichtstrahl den Durchblick verwehrte. Sie haben ortskundige Führer und Laternen. Die leuchten ihnen den Weg, verraten aber auch ihre Position. Und nicht bloß die Fackeln, so wie es aussieht, hat man sie in eine Falle gelockt. Der Verrat einiger räudiger Schafe, so Georg Herwegh 1870. 9 Marschstunden. Am Morgen sind sie der rettenden Grenze nahe. Oberhalb von Niederdossenbach liegt ein schöner Laubwald, den wir passieren mussten, erinnert Emma. Wir steigen den Pfad hinauf, aber je mehr wir uns dem Holz näherten, desto stiller wurde die Mannschaft. Es lag wie ein Gewitter auf allen, und ich erinnere mich, dass ein junger Mann an meinen Wagen trat und mir halblaut zuflüsterte: Frau Herwegh, ich glaube, wir können heute der Deutschen Republik ein Requiem singen. Der Feind ist da. Schüsse knallen, die ersten Gefährten fallen tödlich getroffen zu Boden. Zu den Waffen! Sie rennen dem Feind entgegen, der am Abhang des Hügels hinter Steinhaufen verschanzt liegt. Es ist die erste Kompanie des 6. Württembergischen Regiments. Makabre Ironie, genau diese Kompanie hat Hecker kürzlich noch ein Lebehoch gebracht. Alles vergessen, jetzt herrscht Chaos und Tod. Der Tambour schlägt immer wilder die Trommel. Die Republikaner zielen meisterhaft. Aber was hilft es? Bald ist die letzte Patrone verschossen. Nach nicht einmal 10 Minuten ist alles vorbei. Sie haben keine Munition mehr. Emmas und Georgs Flucht. Rückzug in den Wald. Auf den Schultern 8 Gefallene. Bei den Württembergern sollen 40 tot sein. Jetzt beginnt eine Hetzjagd, Flucht in kleinen Gruppen, Emma und Georg, das mondäne Revolutionspaar, ganz allein auf sich gestellt. Herwegh war das Hochwild, auf das man einen Preis gesetzt, weiß Emma. Tatsächlich sind jedem 4000 Gulden versprochen, der ihn fängt, eine gigantische Summe. Ein Heizer bei der Eisenbahn müsste dafür mehr als 10 Jahre arbeiten. Entsprechend eifrig sind die Häscher, heften sich an ihre Fersen, beschießen sie. Die Fliehenden müssen über eine weite, weiße Ebene, von allen Seiten von der Sonne beschienen, für jeden sichtbar, völlig schutzlos. »Wagen wir's dennoch«, ruft Emma ihrem Geliebten zu. »Sicher sind wir ja hier ebenso wenig als irgendwo.« Als die beiden gerade losrennen wollen, springt ein Bauer auf sie zu. Sie glauben sich verraten, doch der Bauer bietet ihnen ein Dachbodenversteck an. Sie bekommen neue Kleider, Bauernsachen, Essen und Trinken. Da dröhnt draußen Pferdegetrappel. »Das sind die Württemberger«, schrie unser Wirt. Der Wirt versucht, die Soldaten abzuschütteln. »Wenn ihr den Herwegh und sein verfluchtes Weib, das ihm in Männerkleidern folgt, bei euch versteckt, und wir finden sie«, fährt der württembergische Kommandant den Bauer an, »so werden sie auf der Stelle massakriert. Und euch«, droht der Militär, »zünden wir das Haus über dem Kopfe an.« Emma notiert trocken, Eine herrliche Aussicht für uns, die wir jedes Wort hörten. Jetzt folgt die bewegendste Stelle der Emma- und Georg-Geschichte. Während sie auf dem Dachboden, mucksmäuschenstill, hinter dort stehende Fässer kriechen, zerbricht Herwig im kritischen Moment mit fürchterlichem Lärmen den Boden eines kleinen Fasses, das vorgeschoben lag und er übersehen hatte. Und was geschieht? Sie müssen lachen. Wir geraten beide, trotz der verzweifelten Lage, in solches Lachen, dass ich noch heute nicht begreife, wie uns das nicht den Hals gekostet. Das Lachen zweier Lebendiger. Bücher besitzen geheime Zentren, die alles erzählen. Das ist so eines. Das Wunder? Niemand hört das laute Lachen. Mehr noch, mit einem Mal ziehen die Soldaten ab. Völlig unerwartet. Dafür rufen sie noch: Wir kommen bald zurück! Vorbereitung der weiteren Flucht. Herwig ließ sich, um ganz unkenntlich zu werden, den Bart scheren und zog alte Bauernkleider an. Ich fuhr ebenfalls in ein paar abgetragene, zerrissene Lumpen hinein, und so erreichten wir, jeder eine Mistgabel auf der Schulter, glücklich das Feld des Bauers. Überall Soldaten, warten ist angesagt. 3 volle Stunden arbeiteten wir dort, Herwig an einem, ich am anderen Ende des Ackers, zusammen mit anderen Bauern. Währenddessen nahm das Schießen im fernen Wald kein Ende. Die Kavallerie sprengte die ganze Zeit dicht an uns vorbei. Einmal hört Emma einen Wortfetzen. Die verfluchte Bestie, den Herweg aufzufinden. Nach Sonnenuntergang, als die Bauern heimgehen und es still wird, bringt ihr Beschützer Wein und Brot aufs Feld, hieß uns die Hauptstraße nach Rheinfelden ihm zu folgen, die er mit einem leeren Wagen mit 2 Ochsen bespannt schnell voranfuhr. Bei Rheinfelden müssen sie eine Brücke passieren, von württembergischen Posten bewacht. Ihre Verkleidung funktioniert. Man hält die Verschwitzten für Tagelöhner und lässt sie durch. Endlich sind sie in der Schweiz. Sicheres Asyl. Sie finden sogar eine große Anzahl der unseren, die schon Stunden vorher angekommen waren. Das ist das Ende von Emmas Buch. Alles Entscheidende ist erzählt. An ein fortgesetztes, gemeinsames Wirken war im Moment nicht zu denken. Und so kehrten wir nach Frankreich zurück. Möchte dies Exil kein langes sein. Hiermit schließe ich meinen Bericht. Emma träumt von einem größeren Publikum für ihr Buch, um über die wahren Intentionen der Deutschen Demokratischen Legion zu unterrichten. Die wahre Geschichte gegen die Propagandastellen, die sie und Georg in den Zeitungen lesen. Dabei macht sie sich für ihre Gegenwart keine Illusionen. Den Konstitutionellen musste alles darauf ankommen, solche Männer wie Hecker oder Herwig unmöglich zu machen. Hoffnungen hat Emma nur für die Zukunft. So endet ihr Buch mit einem Bekenntnis, einem Vermächtnis fürs Heute. Aber es gibt glücklicherweise noch ein anderes Deutschland. Es gibt ein junges Deutschland, das mit der alten Welt und ihren Sünden abgeschlossen hat, das nicht eher die Waffen niederlegen wird, bis ganz Europa frei, der letzte Kerker geöffnet, die letzte Kette gesprengt ist. Diesem Deutschland allein übergebe ich diese Schrift. Denn dies allein hat eine Stätte für jede gute, freie Natur. Dies allein ist imstande, seine wahren Kinder von seinen Stiefkindern zu unterscheiden und wird derart schreiendes Unrecht, was jenen geschieht, dereinst zu sühnen wissen. Sätze, die Schwindel erzeugen, mit der ganzen deutschen Geschichte seit 1848 im Kopf. So viel Kämpfe ihm, einem demokratischen Deutschland, auch noch bevorstehen mögen, so viele seiner besten Kinder auch noch als Opfer des Despotismus fallen werden, ehe es Sieger bleibt. Es weiß, dass es später oder früher siegen muss, und man stolz mit jenen edlen Republikanern, den man hier vor wenigen Tagen zu den Galeeren verdammte, ausrufen kann: Amor l'avenir. Vive la République démocratique et sociale! Krieg nach dem Krieg. Hat sich die Jagd der Ordnungspartei auf die Demokraten in den letzten 2 Wochen auf Hecker, die Struves, die Herwigs und auf ihre winzigen Freiheitsarmeen konzentriert, folgt unmittelbar im Anschluss die erbarmungslose Jagd auf tausende weitere badische Demokraten. Die Regierung mit Beck und Marti verfolgt systematisch die eigenen Bürger. Es kommt zu zahllosen Gewaltakten, einer regelrechten Inquisitionswelle. Am Ende werden es rund 4000 Hochverratsprozesse sein, noch mehr Untersuchungen sowie über 800 Verhaftungen. 30.000 Soldaten sind fortan in Baden stationiert, das Land bleibt besetzt, eine Demonstration der neuen Macht. Was ebenso folgt, die Abwanderung vieler Demokraten, die nach Amerika, in die Schweiz, nach England oder Frankreich gehen, ein Brain Drain sondergleichen. Bis Ende 1849 fliehen 80.000 Badener aus ihrem Land. Der Revolutionshistoriker Frank Engehausen schätzt die Zahl der direkten politischen Exilanten auf 20.000. Ein Aderlass, der mindestens für die nächsten 2 Generationen über Folgen zeitigen wird. Die Demokraten werden dem Land, der Gesellschaft in Baden und ganz Deutschland fehlen. Darunter beispielsweise auch der Mannheimer Buchhändlerverleger Hoff, der gerade erst die demokratische Creme de la Creme, Struve, Hecker und Herwig, für sein Großprojekt die Deutsche Volkszeitung gewonnen hatte. Damit ist das Projekt tot, bevor es beginnt. Statt Wohlstand, Bildung, Freiheit für alle, so das Motto der Zeitung, gibt es Kerkerhaft für viele. Hoff selbst wird am 29. April verhaftet und ins Gefängnis nach Bruchsal verschleppt. Nach über 6 Monaten Drangsal einer Untersuchungshaft kommt er frei, um sofort darauf endgültig zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt zu werden. Knapp nur gelingt ihm die Flucht in die Schweiz und von dort nach Amerika, nach New York, wo er 4 Jahre später einsam in einem Krankenhaus stirbt. Nur eine Geschichte unter tausenden ähnlichen. Die neue Tyrannei der neuen Regierung und der Ordnungspartei übertrifft alles, was die alte Tyrannei in Baden je verbrochen hat. Preußens König und gar Bismarck sind zufrieden. Hier muss man sich über keine Weichlichkeit ärgern. Damit wird Ende April ein grelles Signal in alle deutschen Staaten ausgesandt, an alle entschiedenen Demokraten bundesweit. Die erste demokratische Partei Deutschlands ist zerschlagen. Entsprechend groß ist auch der Aufschrei. Groß, aber völlig wirkungslos. Einige hatten Hecker und Struve sogar noch zu Hilfe eilen wollen. Als sie die Nachrichten erreichten, war alles schon zu spät. Hinzu kommt, ganz Deutschland ist auf den Zusammentritt des Parlaments in Frankfurt fixiert. Jeder Einzelne zählt. Säckingen, unweit der Schweizer Grenze, wo Struve eine Nacht im Gefängnis gesessen hat. Ein ortsbekannter, freigeistiger Lithograf, der jedoch mit Struves Befreiung nicht das Geringste zu tun hatte, sitzt mit Freunden im Wirtshaus. Soldaten marschieren auf, holen ihn aus der Stube, schießen. Auf offener Straße, am hellen Tag. 2 Kugeln treffen Hüfte und Bauch. Der Mann sinkt nieder, wird getreten. Zuletzt zerren ihn die Soldaten an den Füßen über das Pflaster bis zum Rathaus, lassen ihn dort sterben. Da liegt der Hund. In das Haus eines Freiburger Baumeisters, Offizier der Bürgerwehr, brechen Soldaten ein. Sie reißen eine dort vorgefundene deutsche Fahne in Fetzen und töten einen Hausangestellten. Ein stadtbekannter Freiburger Advokat wird Zeuge von Misshandlungen durch Soldaten. Als er einschreitet, wird er selbst halb totgeschlagen. In einem Gärtnerhaus halten sich eine alte Frau und ein Kind versteckt. Soldaten durchsieben es mit Dutzenden Salven. So geht es weiter und weiter. Über viele eng bedruckte Seiten hält Hecker solche Grausamkeiten fest. Nicht nur einzelne Republikaner, sondern ganz unschuldige Leute wurden auf das Grausamste misshandelt. Wir könnten noch mehr solcher Züge einer grenzenlosen Rohheit und Verwilderung aufführen, so Hecker. Bis zur Entmenschung sollte der Kampf gegen die Erhebung für den Volksstaat geführt werden. Noch in den Kerkern geschieht es, wie Emma Herwig weiß. Wer zugesehen, mit welcher raffinierten Grausamkeit die Gefangenen in Freiburg, Kandern und Dossenbach vom Militär behandelt worden sind, dem sind die Augen auf immer geöffnet. Der zweifelt nicht länger, dass ein Kampf mit diesen deutschen Kosaken nichts anderes als ein Kampf um die Existenz, ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei ist. Und er wird wissen, welcher Partei er sich anzuschließen hat. Scheußlichkeiten nennt Hecker dieses Kapitel seines Buchs, in dem er einzelne charakteristische Fälle der Grausamkeit festhält. Für den jungen, entstehenden Demokratismus ist es vielleicht sogar der bedeutendste Teil seines Berichtes. Er hält nicht einfach summarisch fest, dass Gewalttaten begangen wurden. Was Hecker beginnt, ist ungleich mehr, eine demokratische Unternehmung. Natürlich kann er, alleine im fernen amerikanischen Exil, wo er das Buch beendet, nicht jedes einzelne Opfer, nicht jeden einzelnen Fall des Unrechts nennen. Es bräuchte ein ganzes Archiv. Aber die Idee ist da. Jedes einzelne Schicksal zählt. Jeder einzelne Mensch, egal welchen Standes, welchen Vermögens, welcher Herkunft, alle sind gleich. Jedes einzelne Unrecht ist inakzeptabel. Und noch etwas anderes kommt als Motiv des Gedenkens hinzu. Der eigenen Kämpfer für die eigene Sache zu gedenken. Der demokratischen Sache. Allen, die ihr Leben lassen mussten auf dem langen, schrecklichen Weg. Hecker hätte sich in seinen düstersten Albträumen nicht vorstellen können, dass es zig Millionen sein werden, ehe eine sichere deutsche Demokratie entsteht. Zunächst als Geschenk der Nation, die 1848-1849 die meisten der exilierten Demokraten aufnimmt. Demokratie muss auch das bedeuten, ein Elefantengedächtnis zu haben für die, die sie erkämpft haben und immer neu erkämpfen. Demokratie und Freiheit sind das genaue Gegenteil eines natürlichen, selbstverständlichen Zustands. Sie ist ein nie an ein Ende kommender Kampf. Eine reale Demokratie fußt auf wacher Wehrhaftigkeit und unbedingter Parteinahme, mit klar begrenzter Toleranz für ihre Feinde. Immer weiter. Der Erfolg der Ordnungspartei ist schlagend. Die ganze Revolution ist vernichtet. Der Schwur vom 29. November 1846, als sich der kleine Kreis gleichgesinnter badischer Abgeordneter in Durlach traf, hat gehalten. Marti, Bassermann, Welker und ihre Freunde haben gesiegt. Dennoch, Heinrich von Gagern ist nicht zufrieden. Wie auch seine konstitutionellen Freunde spürt er noch zu viel demokratische Unruhe im Land. Er denkt schon an das Nationalparlament in der Paulskirche und malt das nächste Bedrohungsszenario. Vielleicht dauert es noch ein Menschenalter, bis Deutschland beruhigt ist. Republikanische und kommunistische Ideen greifen um sich. Bitterböse beschwert er sich, dass die Besten, so Marti oder die anderen Köpfe der volkstümlich Regierenden, er selbst eingeschlossen, immer noch eingeschüchtert würden. Sie werden sich zu widersetzen wissen, kündigt er an. Fehler? Ja, aber welche? Die Volkserhebung vom Aprilmonat 1848 konnte nicht gelingen, bekennt Struve ganz am Ende seines Buches über die Revolution. Hecker und er hätten Fehler gemacht, große sogar. Gewollt, geplant haben Hecker und er die Erhebung jedenfalls nicht. Im Gegenteil, sie hatten sich, auch Anfang April, aufs Neue gegen sie entschieden. Ist es also ein Fehler gewesen, den bewaffneten Aufstand contre coeur überhaupt zu versuchen? Aber haben sie eine Wahl gehabt? Jedenfalls stimmt sicher, was schon ein Zeitgenosse festhält. Als Ausschussmitglieder des 50er-Ausschuss würden Hecker und Struve schwerlich bei der Schilderhebung im badischen Oberlande sich beteiligt haben. Die Wahrheit ist also viel härter. Sie sind schon viel früher geschlagen worden als Ende April. Und wenn Aufstand, dann wäre der rechte Moment höchstwahrscheinlich Mitte, Ende März gewesen. Das Schlimme ist, sie wussten es. Das Ende. Muttenz. 30. April. Am letzten Apriltag 1848, einem Sonntag, sitzt der Mann mit der blauen, arg ramponierten Bluse, dem Capreserhut und dem wüsten Bart auf einer kleinen, hölzernen Terrasse Schweizer Exils. Zum Schlüssel, ein einfaches Gasthaus bei Muttenz, östlich von Basel. Es ist gleich 7 Uhr. Der Abend ist mild, die Luft weich. Nicht ein einziges schüchternes Wölkchen. Morgen ist der 1. Mai. Der Rhein im Norden, das Gempenplateau im Süden, der Wartenberg am Übergang der Jura-Ausläufer in die Rheinebene mit seinen weit sichtbaren Ruinen im Osten. Die Wälder zeigen ihr junges, zartes Grün. Eine behagliche Landschaft, eigentlich voller Harmonie. Mit einer botanischen Rarität, eine wild wachsende gelbe Tulpe, ein verrücktes Gelb, züngelnde Blütenblätter. Tulipa silvestris. Sie blüht jetzt, genau jetzt. An den Südhängen der Hügel baut man Wein an. Gut edel, ein weißer, eine ganz alte Traube, aus Ägypten einst. Von ihm hat Hecker ein paar Gläser getrunken. Gerade hat er sich neu eingeschenkt. Neben dem Glas liegt Schreibzeug. Er will festhalten, was passiert ist. Nicht nur in den letzten Tagen, sondern alles. Von Anfang an. Während der verrückten Märsche hat er viel nachgedacht. Er blickt vor sich hin, Richtung Norden, nach Baden, nur ist der Blick völlig unbestimmt. In den letzten 10 Wochen hat er kaum geschlafen. Sein Körper scheint es verlernt zu haben. Er ist ausgezehrt und doch irgendwie aufgekratzt zugleich. Aus der Gaststube klingt heiterer Lärm, aber hier draußen ist es still. Sein ganzes bisheriges Leben, in den letzten 14 Tagen ist es geendet. Geendet wie die Revolution. Immer wieder wird Hecker schwindelig bei der Erkenntnis, nicht die Fürsten haben ihm und der Demokratie den Todesstoß versetzt, sondern die ehemaligen Mitstreiter. Aus dem altehrwürdigen Liberalismus, den sein Freund Itzstein und andere immer noch verteidigen, hat sich ein deutsches bürgerliches Ordnungsdenken gebildet. Mit der alten Fürstenmacht hat es nicht viel gemein. Es ist so neu, dass es noch schwer zu beschreiben ist. Über die Freiheit stellt es Werte wie Ruhe, Ordnung, Autorität, Gehorsam, Besitz, Patriotismus, deutsche Größe bis hin zum kultischen Deutschtum. Es ist ein preußisch-militärisches, zugleich forciert wirtschaftsliberales Denken. Freiheit und Einheit meinen der Ordnungspartei nur die Freiheit und Einheit nach außen, für das deutsche Volk, gegen andere Nationen. Hecker denkt an den Moment Ende Februar im Pariser Hof. Der junge Schauspieler, der ins Gasthaus stürmt. Der König ist verjagt, die Republik ist ausgerufen, als alle aufspringen, vor Freude jubelnd. Jetzt rasch ans Werk für Deutschlands Befreiung. Jetzt gehandelt, jetzt ins Leben geführt, was so lange begehrt, besprochen, geredet und umredet worden ist. Haben sie gerufen. Sie alle. So höre ich es noch jetzt 100 und über 100-stimmig klingen. Ein lauter Knall lässt Hecker in die Höhe fahren. Es ist nur die Gasthoftür, jemand hat sie lautstark geschlossen. Hecker greift zum Schreibzeug. Er weiß jetzt, wie er sein Buch anfängt. Mit dem Ende, mit der Moral von der Geschichte. Seine Gegenwart hat er aufgegeben. Anders, die Gegenwart hat Hecker zur Aufgabe gebracht. In ihr wird es keine demokratische Bundesrepublik Deutschland geben. Er wird nach Amerika gehen, in die junge Demokratie, die seine Ideen gut gebrauchen kann. Mit allen Mitteln hat die Monarchie versucht, die erste republikanische Erhebung zu verleumden. Die Worte fallen ihm schwer. Er schreibt stockend, langsam. Es ist ihr nicht geglückt, ihren Zweck zu erreichen. Unsere unterlegene, aber nicht besiegte Sache ist heimisch geworden, in der Hütte des Landmannes und in den Wohnungen des Städters. Wie eine verklärte Sage lebt sie im Wunsch des Volkes. Für einen Moment schaut er auf, nimmt noch einen großen Schluck Wein, dann schreibt er weiter. Mancher von uns mag vielleicht verkümmern, manche von uns heimgehen zur ewigen Freiheit, bevor das große Werk vollbracht ist. Aber Jetzt schreiben sich die Sätze wie von allein. Wenn einst kein Fürst mehr ist und kein Knecht, wenn unter dem Schatten des Volksbanners in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sich folgen die Geschlechter und wenn der Vater seinen wehrhaft werdenden Söhnen erzählt von den Tagen, die vergangen sind, und wenn ein solches stolzes Bürgervolk seines Tagewerks froh sein wird, dann wird man auch gedenken der Söhne des Volkes und reden von jenen, welche zuerst den Krieg erklärt der Herrschaft der Fürsten und auszogen für die deutsche Republik. Er setzt ab, liest die Sätze noch einmal. So können sie stehen bleiben. Er wird sie dem Buch voranstellen, das Ende als Anfang. Muttenz, im Kanton Basel-Landschaft, im Frühjahr 1848, setzt er noch hinzu. Ganz ähnlich drückt es seinen Gefährte aus, Struve. Die demokratische Bewegung Badens habe den Kern einer entschlossenen republikanischen Partei gebildet. Sie, wünscht er sich, werde eine Schule der Revolution, der Beginn einer besseren Zeit. Und wenn die wirklich einmal kommt, hofft er, werden die Menschen in ihrem frühen, verlorenen Kampf noch nach Jahrhunderten den ersten sprossenden Keim deutscher Freiheit, deutscher Einheit und deutscher Größe erkennen. Mögen daher auch mancher der Männer, welcher sich bei derselben beteiligten, Fehler, seien sie auch noch so groß, gemacht haben, das deutsche Volk wird diese eher verzeihen als die Teilnahmslosigkeit. Das vielleicht Wichtigste kommt noch. Hecker lässt sein Buch nicht mit sich selbst enden, sondern mit seinem wehrhaften Sohn, wie er ihn nennt. Denn er hängt seinem Bericht die Schilderungen und Gedanken des jungen Franz Siegels an, der tatsächlich sein Sohn sein könnte. Die nächste Generation soll sprechen. Und deren Botschaft ist eindeutig: die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Schon jetzt, schreibt Hecker den Demokraten ins Stammbuch, hat die Zeit gelehrt, dass der Sieg des Volkes, seine wahrhaftige, nachhaltige Befreiung, nur mit dem Schwert konnte bewerkstelligt werden. Seine Sätze sind kein Resümee, sie sind Anleitung für die Zukunft. Anzunehmen ist, dass Hecker schon am 26. Februar 1848 im Pariser Hof geahnt hat, was er jetzt als Quintessenz festhält. Die Freiheit muss wehrhafter sein als ihre Feinde. Die Demokratie wehrhafter als die Tyrannei, gleich welcher Art und Richtung. Er endet seinen Bericht mit einem Bekenntnis. Ohne Republik keine schöpferische Entwicklung des Volkes. Ohne Republik kein Wohlstand des Volkes. Ohne Republik keine Einheitskraft im Innern und nach außen. Ohne Republik keine Freiheit und keine Freiheit für die Dauer. Sie hörten »Die Flamme der Freiheit«, die deutsche Revolution 1848-1849 von Jörg Bong unter redaktioneller Mitarbeit von Simon Elson, gelesen von Timo Weißschnur, ein Hörbuch des Argon Verlags.